Langfeld hat es auch nicht jetzt herausgehen. Ich habe den Eindruck, dass ich hier über eine Musik rüber quatsche. Ja, aber jetzt ist es so cool weiter, aber das ist nicht schön. Naja, sag mal, ich bin da beschäftigt gewesen, damit zu reden. Wenn ich rede, kann ich doch nicht zuhören. Stimmt, was ist denn? Gestern Nachmittag aufgenommen im Plattenladen. Hast du heute Nachmittag? Gestern Nachmittag? So läuft es bei deiner Musik. Was? So Leute, die mal schnell einen Plattenladen nehmen, wo du dann hinterher gehst. Na und? Aber dafür habe ich immer Musik, die du hast. Das sieht natürlich so ein bisschen so aus wie bei dir. Aber es ist total lässig. Das reicht eigentlich, glaube ich, hier Sprechfunk zu hören. Da kriegst du das alles nach Hause geliefert. So sieht das dann aus. Dann stehen so Langhaarige mit dem ihre selbst die drehten und sagen, du Andi, ich habe hier wieder ganz tolle neue Scheibe. Willst du nicht mal hören? So schrecklich. Da sitze ich doch lieber im Café und kick Weiber. Also meine Platten sehen sie nicht so. Wieso denn? Wie sehen die da aus bei dir? Na, oder? Ja? So, in der Rakotta auf dem Boden, wie bei Fischer im Außenministerium. Ja, Stahl, verchromte Stahlregale. So Höhlen, in die du gehst, ne? Höhlen? Nee, warte mal, ich darf dir den Titel nicht verraten, weil du kennst. Nein, meinst du jetzt so eine Souterrain heißen die, wa? Wo man, wenn man aus dem Fenster kickt, laufen die Passanten. Zeller Hip-Hop-Laden, Hip-Hop-Plattenladen? Ist da jetzt nur Hip-Hop? Das heißt, wenn ich rinkomme, würde ich sofort in die Fresse kriegen und mit Box, mit Fußtritten rausgejagt werden. Was? Na, weiß ich nicht, denke ich. Da auch nicht mehr. Naja, ich meine, ey, aber... Hip-Hopper? Ich war neulich, nee, ich war neulich in Riesa und hab wieder so ein paar Standards über Hip-Hopper angebracht. Dann saßen hinterher nach der Veranstaltung auf dem Balkon zwei so milde Beleidigte, zumindest Hip-Hop-Sympathisanten. Und fandet alle ja nicht so cool, weil ich da gemacht habe und so. Von daher bin ich ja ein bisschen vorsichtig. Hast du Angst gehabt? Nee, ich hab keine Angst gehabt. Mann, Alter, ich denke ja auch, sensible, dünnhäutige, aufgeschlossene Hip-Hopper wissen doch, dass ich auch ein Hip-Hopper bin eigentlich. Oder? Also oder der Hörer müsste sie gewissermaßen intelligent sein und sich selber kümmern, aber das macht er ja natürlich nicht. Darum muss er, ist er darauf angewiesen, hier die Sendung zu hören. We'll be right back. super, wa? Also ich meine, ein bisschen verrückt wird man schon, wenn dann mal eine klasse Musik zur Fahrschulvariante wird. Aber die Idee ist doch toll, aus den ganzen Nirvana-Songs MIDI-Files zu machen. Habe ich mir neulich runtergeladen von irgendeiner Seite, deren Adresse ich nicht verrate. Ich sage nur, verrate ich nicht, weil es cooler klingt. Ich habe sie wieder vergessen, wie immer so ist. Und wie bist du denn drauf gekommen? Ach, ich hab irgendwas gesucht, ich hab irgendeinen Text gesucht oder irgendwas, irgendeinen Song oder so. Und dann bin ich da gelandet und dann saß da, stand da lauter MIDIs, dann hab ich irgendwie so angeklickt, und dann wurde ja gleich irgendwie quick auf und brrrt, hörte man das sofort und dann hab ich gesehen, das sind alles so Mini-Dateien, die sind irgendwie 25k groß. Also in 2 Sekunden hast du ihn auf der Festplatte. Dann irgendwie konvertiert, schöne AIFFs draus gemacht und eine CD gebrannt. Und jetzt kann und ich hier immer, jetzt stelle ich mich hier mit dem Walkman, weißt du, und dann suchst du dir ein Hochhaus, wo der Fahrstuhl schön groß ist und hebelst die eigentliche Fahrstuhlmusik aus und hörst immer die clevere Variante von Fahrstuhlmusik. Und versuchst so ruckartig den Kopf zu Rede und Antwort stehen. Bist du jetzt hier? Hast du eigentlich eine Freundin? Die ja jetzt vielleicht einen Hörer sehen könnte. So wie aber vorher muss ich ja auch nochmal so auch in Richtung Hörer fragen. Wir wissen natürlich nicht, wie leicht oder kompliziert das jetzt ist. Das ist nicht so schwer. Ich weiß es jedenfalls nicht. Denkst du, naja, scheiße. Ist ja so wie die komplizierte Version von so Handy-Klingel-Melodien. Ne? Ich glaub, man meistens nicht erkennt, aber... Weil ich so ein schönes Lied habe, was ich eigentlich als Erkennungsmelodie wollen wir uns haben jetzt wollte. Unsere Handy-Melodien vorspielen? Ich habe ja keine besonderen... Nee! Was ist denn mühsam? Ja, naja, ich hab dann die Noten raus. Ich wollte mir nämlich, und dann habe nicht geklappt. Ja, bei mir hätte es glaube ich geklappt, aber ich hab da mitten drin. Aber ich kenne jemanden, der kann nicht. Der kann dir. Ich ja auch. Du kannst Noten lesen? Ja. Naja. Mehr musst du auf dem Handy auch nicht machen. Also musst du ja nur wissen, wo sie stehen soll, wie hoch sie sein soll, ob irgendwie Viertel, Achtel, Sechzehntel, Halbton höher, Halbton tiefer, so. Aber das ist natürlich ein, ist toll, oder? Ich finde, wird viel zu wenig im Radio gegessen. Oder? Ja, also ich meine, rum, ne? Und dann kommt die nächste Nachricht. Aber dass man richtig gemütlich essen würde, passiert viel zu selten. Wir haben es uns sehr gemütlich gemacht. Bede die Bene Hier Langfeld steckt gerade eine gedimmt. Handvoll, wie heißt das, Erdnusschips in seinen zuckersüßen Mund. Hä? Kannst du das? Steckt gerade Erdnusschips in deinen zuckersüßen Mund. Kennst du den Song? Ja, nee. Ach, nicht? Nee, ehrlich nicht? Nein. Ach, der ist toll, ist echt. Ich kenne aber keine Zeit. Du kennst immerhin, keine Zeit. Immerhin, für einen Hip-Hopper richtig viel. Nee, und jetzt geht's aber, wie gesagt, immer noch um 2 oder 3 so totale Hip-Hop-Klassiker, die eigentlich jeder kennt. Das heißt, eigentlich müssen wir es so machen, dass... vermodifiziert werden müssten. Es gibt jetzt 2 Varianten. Wir schlagen was vor. Oder, ja, finde ich. Oder jemand ist jetzt wirklich so in... Wir müssen es erkennen, so ja, ich muss es erkennen. Oder warte mal, jetzt sind ja vielleicht noch hier Hörer von dir dran. Vielleicht wollen wir mal einfach 5, 6 in... Ah, das ist ein wirklicher Klassiker. Also ihr würdet offen... Dann wunderbar. Ja. Ah, dann ist ja genau Beispiel, der Effekt. Ich würde mir jetzt zum Beispiel... Little Brooklyn ist jetzt nicht so direkt, aber immerhin. So, Hip-Hopper, jetzt ruft mal hier an. Euer Idol, euer ist Gott. Ist das nicht Motorhead? Echt? Ich weiß, also irgend so weit jedenfalls. Nee, von Motorhead hab ich... Von Motorhead. Ich hab ja immer... Aber du hast doch bestimmt ein Beastie Boys Album dabei. Immer vorbereitet. Nee, Beastie Boys hat jetzt nicht. Halt letzte Woche mit dir gehabt, den darf ich dich nicht jetzt wieder mitnehmen, sonst hätte ich die gleich wieder gespielt. Verstehst du? Aber von Motorhead halt zum Beispiel einen Song, der eben, wie gesagt, nicht von Motorhead ist. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Den hier, kennst du den? Aber bis jetzt ist es noch nicht zu erkennen. Aber gleich, da kann ich ja auch mitsingen. We are woman. Stand by your man, kennst du wahrscheinlich, oder? Ich hab's erkannt. Du hast es erkannt? Na klar. An meinem Gesang? Großartig! Nee, am Anfang, du bist ein Dechiffrierer! Du hättest im Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich die Enigma entziffert. Wenn du an meinem Gesang... Aber das erkennt man doch, wenn er anfängt zu singen. Also weil er singen, also mehr oder weniger singen. Sag mal, Langfeld, hast du nicht ein bisschen den Eindruck, dass du total überqualifiziert bist für deinen Job? Das war da so ein komischer Hit von dieser Schauspielerin. Spätestens seitdem kennt man das. Ach so, nee, der ist ja noch viel älter. Das weiß ich doch, so kann ich. Ah, das ist auch alles ein Verbrechen. Du meinst jetzt hier die, wie heißt... ...singt. Eigentlich hat Buck... Aber Buck hat es wieder geklaut bei Sophie Reuss, die er in seinem Film davor, Wir können doch anders, gespielt hat und die immer Stand by Your Man gesungen hat. Und das Original ist aber wieder, jetzt habe ich den Namen vergessen. Von so einer Ami-Tante. Ja. Irgend so. Nee, also naja, so hat die Richtung. So. Nach Hip-Hop-Klassikern, oder? Die man modifizieren kann. Und jetzt könnt ihr mal eure Qualifikation unter Beweis stellen und die anrufen 7097110 und ein paar Hip-Hop-Klassiker vorschlagen. Also ein richtiger Hip-Hop-Klassiker ist es ja denn, wenn es auch jemanden kennt, der eigentlich kaum Hip-Hop hört, ne? Ja, also selbst Leute wie du müssen den kennen. So, hier Nummer. even though he's hard to understand. And if you love him, oh, be proud of him, 'cause after all, he's just. Two arms to cling to, and something warm to come to, when nights are cold and lonely. Stand by your man, and show the world you love him. Keep giving all the love you can. Gut, lieb. So, wir recherchieren gerade. Wir können uns jetzt hier um Hörer nicht kümmern. Vielleicht könnt ihr euch mal ein bisschen zurückhalten. Wir müssen hier arbeiten, verdammt nochmal. Ah, 4 Einträge. Ah, ist das spannend. Oh. Oh. Gesucht haben, ist nicht dabei. Oh. Nee. Ja. Oh. Oh. Super. So, naja, ich werde mich mal hier um die Hörer kümmern. Aus Berlin. Schiller aus Berlin, du sitzt. Ich könnte jemandem sagen, wie das. Ja, wir haben da gesagt, jetzt. Richtig, und von den von Motorhead das Ding heißt No Sleep Till Hammersmith. Ah, stimmt, da freust du. Aber der Song eben hieß. Ich bin ziemlich unsicher, ob das Motorhead. Ah, schön. Also, hey, so aus Motorhead. Ah, und ich. Ey, aber ich auch Motorhead-mäßig gleich Stand by You. Wer? Sophie Reuss eben. Nee, warten. Tammy Wynette ist die eigentliche Schöpferin von Stand By Your Man. Das ist schön, oder? Jetzt haben wir Beastie Boys. Hallo Anrufer. Ja, hier. Das ist schön, oder? Ja, hier, wunderbar. Bist du in so einem Sportverein drin? Nee. Wo die alle am Anfang antreten und durchgezählt wird? Ja, hier? Nee, naja, weil du so, wegen der Meldung. Bist du bei der Armee? Bist du jetzt unmittelbar vor deinem Kosovo-Abflug-Einsatz? Nein, gar nicht. Nee? Nein. Und bist du sauer auf Scharping, weil der mit seiner Eulen badet? Mit seiner Eulen? Unglaublich! Der traut sich was. Oder? Ich hab schon wieder drüber nachgedacht, wie es auf MIDI klingen würde. Ach so, nee, das sollst du nicht, das soll der Hörer entscheiden. Sag mal, könntest du so Sachen? Dann lass mal die Fingerchen über die Tasten huschen. Hä? Na, mal schauen. Ja, würde ich mich sehr freuen. Könntest du mir, sind ja kleine Dateien, kannst du mir dann schön... Ach so, mein, nee, davon habe ich auch keine Ahnung. Nee, das krieg ich so nicht hin. Warte, wenn du jetzt ans Auto so lange dran schreibst und keinen Computer dabei hast, hast du total Ahnung. Aber wenn jetzt die Gefahr ist, dass wirklich ein Computer da ist und du zu Hause bist, dann hast du keine Ahnung mehr, oder was? Nee, Mann, ich kann doch gar nicht MIDI-fizieren, frag mich doch nicht, was das ist. Naja, sag doch, wenn du einen MIDI-File herstellen. Nee, das kann ich nicht. Naja, dann sag du doch, muss man da so lange drüber reden. Sag mal, vielen Dank für deinen Anruf. Ja. Tschüss. Tschüss. Dieter ist erstmal halbwegs akzeptiert, oder? Ja. Ja, hallo, wer bist denn du? Auf die Liste mit auf. Ja, nehme ich mal auf die Liste. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hi. Bist du ein Hip-Hop-Auskenner? Ja, geht so. Ich war so ein Radiohörer. Ja, und ein Anrufer. Ich glaube, damit ist er überfordert. Zwei Sachen auf einmal kann er nicht. Hallo, Anrufer. Ja. So, welchen Hip-Hop-Klassiker würdest du denn gerne mal als MIDI, in der MIDI-Variante hören? Naja, ich weiß nicht genau, ob das geht, aber meine Dieter ist ja nun nicht unbedingt Hip-Hop, aber wenn wir schon dabei sind... Ist schon Hip-Hop, oder? Hä? André? Achso, du willst jetzt mit mir diskutieren? Nee, lass mal nicht so eine Diskussion hier anfangen. Egal, dein Vorschlag? Von Grandmaster Flash, Rappers Delight. Na? Gut, würde mich interessieren, wie das klingt. Rappers Delight. Hey, Grandmaster Flash ist nicht Rappers Delight. Das eine ist die Sugarhill Gang und was du meinst, ist wahrscheinlich The Message. The Message, stimmt. Das ist doch einer der ganz großen Klassiker, oder? Das war auch mein erster Gedanke übrigens vorhin, als du mir das noch so erzählt hast. Aber Grandmaster Flash hat das auch gemacht. Hat er? Ja. Sehr schön. Nee, aber... Ich danke dir für deinen Anruf. Könntest du modifizieren? Nee, auf keinen Fall. Kennst du ihn? Leider auch nicht. Nee, nicht wirklich. Okay, aber ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Ja, logisch. Gut, alles tschüss. Klar. Kannst du das? Kannst du modifizieren? Nee? Alte, ausgestorbene Technologie, die nur der olle Ägypter beherrschte. Wir hören jetzt vorher noch eine Musik. Du kannst mal die schweren Namen. Du hast ja jetzt bestimmt hier den abgeschossenen Palästinenser dabei, oder? Taucht denn auf? Nee. Wie schnell nämlich die Zeit ist, wa? Na, wobei, gestern erschossen, heute unter der Erde? Mustafa hieß der. Brosas. Ist schon bitter, oder? Und dann heißt es aber auch immer, in so Meldungen heißt es immer getötet und nicht ermordet zum Beispiel. Komisch, wa? Woran macht sich sowas fest, ob jemand getötet wurde oder ermordet? Kriegssituation oder nicht? Ja, direkt dann nicht Krieg. Naja! Hören wir jetzt noch so ein MIDI-File? Willst du ja einen MIDI-File? Na klar. Hören? Ach echt? Du kannst ja ins Wünschen. Also ist jetzt alles von Nirvana. Ist alles Nirvana. Ja, Mann, tut mir leid. Oh, jetzt muss ich mal hier noch entschuldigen. Akustik oder Lithium? Das weiß ich jetzt nicht, weil was schöner ist. Ich kann das Bild mal anspielen. Sind beide identisch lang? Ich spiele mal an. Pass auf, das ist jetzt Lithium-Akustik. Oh, da rennt man sofort an den Dimmer, wa? Wirft einen roten Lappen über die Stehlampe und zieht die olle Spüler enger an sich ran. Hä? Okay, jetzt das andere kurz. Und dann... So, und das andere ist so. So, eine Na, das hören wir jetzt. Das hören wir jetzt. Gut, dann machen wir, hören wir nochmal richtig von vorne. Lithium von Nirvana. Entweder von dir, Grandmaster Flash's Message, oder von Rappers Delight. Aber dennoch 15 Minuten. Einen MIDI-File herzustellen und mir zu e-mailen. kuttner@orb.de. Mich würde trotzdem noch jemand interessieren, der sowas schon mal gemacht hat. Vielleicht ist ja da draußen irgendjemand auch, der wirklich mal... Schon wieder zu Ende, du. Das Leben ist so kurz. Wenn Fritz und Roman. Uhr. Fritz, Kurzinfo. Zum Wetter könnte man im Grunde sagen, dass es nachts gering bewölkt und ist und eine Abkühlung auf 11 bis 8 Grad bringt. Der morgige Tag wird, wie ich es. Rebellen sehr unzulänglich, urteilten die Abrüstungsexperten. Stattdessen sollte sich der Bundestag für eine voll... ...5 fast 470 Millionen Mark im Haushalt einsparen. Einem Regierungsbeschluss zufolge soll vor allem durch einen weiteren Personalabbau bei den Landesbehörden und durch... Verschärft. Bei heftigen Kämpfen in den Autonomiegebieten wurden heute 2 Palästinenser getötet und 18 zum Teil schwer verletzt. Taucher haben die Bohrungen am Rumpf des gesunkenen russischen Atom-U-Bootes Kursk beendet. Durch die 26 Löcher sollen nun Stahlseile gezogen werden, an denen die Kursk aus 100 Metern Tiefe gehoben wird. Zuvor muss noch der völlig zerstörte Bug des U-Bootes abgetrennt werden. Ich habe cool. Mir Mühe gegeben. Ey, ich du hast irgendwie ja. Auch einen Araber in dir. Nicht schlecht, Falk. Ja. Super, vielen Dank, das hast du schön gemacht. Bitte. Fritz präsentiert Summer Spirit. Das Brandenburger Techno- und House-Festival auf dem ehemaligen... ...mit den DJs Claude Young und Ura... Ja, paar Mecken, den lass mal stecken. Passt in der Partei, Wir können ja wohl nicht wahr sein. Du Schwein, wenn ich denn nicht verzeihen. Na gut, auch heien. Ja, das ist die raue Berliner Schnauze. Ist ja grad den Schauer, da fühl ich mal zu Hause. Berlin war ist ja gong und alle reden wir mit. Der richtige Slang auf dem richtigen Beat. Oh! Ich bin ganz schön, sind Schimmer und wir sind bald überlegbar. Ich fucking Papua, wär ja auch ein bisschen Papa, weil ich die meiste Zeit meines Lebens in meiner Heimatstadt war. Eber Pfingsten hier von wegen Kingston zur Fettseite. Du stinkst ein bisschen nach Red Scrap, ich hol mal noch ne. Aber richtig, richtig, kräftig immer mitten in der Fresse. Ach Keks, oi, du sing mal überleg mal, oi, und bring da den Sling, ja, oi, wir kennen kein Pardon, überleg mal ist und bleibt der Jargon. Oi, du sing mal überleg mal, oi, und bring da den Sling, ja, oi, wir kennen kein Pardon, überleg mal. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Wurde echt mal Zeit, dass diese wunderbare Sprache eine eingehende musikalische Würdigung erfährt. PR-Kantate war mit. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend. Mit Captain. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, was machen wir heute? Uns unterhalten. Unter der Telefonnummer 7097110, wie die Eingeweihten wissen, dass es nicht einfach reicht, 7097110 zu wählen, sondern dass man die Potsdamer Vorwahl vorher wählen muss, wie der Name besagt. 0331 und dann 7097110. Und Leute, wirklich. Ist ja auch jemand. Oh. Kinder. Wenn ich mal sage, unterhalten, dann wird es hier quasi die Sendung boykottiert, oder was? Hallo? Ja, nein, gesagt doch, das meine ich doch. Hallo? Ja. So. Bevor hier nicht alle Leitungen voll sind, wird hier überhaupt nicht geredet. Solange unterhalte ich mich hier mit jemand anders oder lass mich unterhalten von jemand anders. Was? Eine tolle Frau, eine tolle Frau. Wenn sie denn rangeht. Hallo, tolle Frau. Sag mal, zu schnell gewählt? Ist das denn? Besetzt? Unglaublich. Dann boykottiert der Hörer, oder? Versuchen wir jetzt nochmal. Vielleicht könnte mal jemand rauskriegen, welche Musiken man definitiv nicht mit dem Telefondings spielen kann. Guten Tag. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim. 13. August 2001. Die zwei Blöcke liefern die verlangte Leistung aufs Netz. Während dieser wirtschaftlich schwachen Periode, in der man weniger Energie verlangt, das Infozentrum von Montag 12 Uhr und von 14 Uhr von Montag bis Freitags nachmittags. Reisenden haben auch die Möglichkeit, alle Anmeldungen minimal. Wenden Sie sich bitte an folgende Telefonnummer: 00 51 23. Wir wiederholen: 00 33 3 89. Und Informationen über ÖDF bei www.edf.fr auf Internet finden. Telefonnummer. Der Sven aus Newton, Sachsen, nehme ich mal an. Genau. Wo denn da genau? Dresden. Dresden, prima. Schön, wenn der Dresdner so Sendungen hört. No? Sag mal, was mich ja mal fasziniert. Wie hört sich denn jetzt, sagen wir mal, so Berlinerei? Wir haben ja gerade Berlingua gehört. Wie hört denn sich das jetzt so an für so Sachsen? Also ich weiß ja, wie sich Sächsisch für so Berliner anhört. Na, lustig hört sich das an. Was heißt denn lustig? Naja, es klingt richtig gut. Aber klingt richtig gut? Aber schon, dass, sagen wir mal, Sächsisch jetzt so für andere also eher nicht so richtig gut klingt. Ich weiß aber auch nicht, woran es liegt. Ich finde es schrecklich, dass es so ist, aber es ist so. Ist schon nicht. Oder? Aber du weißt schon, dass es so ist. Na no. War, oder? Ja. Weißt du? Ja, weiß ich. Und macht dich das ein bisschen traurig? Nein. Willst du ein bisschen Berliner lernen? Wie klingt denn Sächsisch klingt ja mal ein bisschen wie... Schwierig, oder? Ja, es geht schon. Ja? Nicht lang. Und so, aber wenn man so von Sachse zu Sachse ist, ist es total natürlich eigentlich, wa, oder? No. Ja? Hört man keinen großen Unterschied. Hört man keinen großen Unterschied. Aber du bist ja jetzt nicht... Nee, leider nicht. Ja, na, aber trotzdem. Lass uns reden von Mann zu Mann. Genau. Aber worüber? Mein Thema heute, naja, ich hätte eigentlich einen Themenvorschlag. No. Aber ich weiß jetzt nicht, ob der nicht wieder zu kompliziert ist für den Hörer. Den Grundwiderspruch des eigenen Lebens. Aha. Kennst du das so? Also dass du zum Beispiel, du könntest, also so ein Grundwiderspruch für dich wäre ja, sagen wir mal, deine sächsische Zunge, aber dass in dir ein total urban, metropolitanes Berliner Herz schlägt. Das wäre natürlich ein irrer Widerspruch. Dass du eigentlich Oriane, Icke, der Kike mal, oder wie wir es eben auch gehört haben, ja, ich sitze da und esse Klops auf immer Klops. Ich gehe raus und kicke und wer steht draußen? Das geht aber natürlich nicht. Nee. Aber das ist jetzt auch nicht der dich ins innerlich zerreißende Grundwiderspruch, oder? Falsch. Widerspruch ist, oder? No, kann ich. Ja? Gewissermaßen der dich umtreibende Widerspruch, aus dem sich heraus sich alle anderen sich ergeben. Ergeben. Oder bist du jetzt total windschnittige, Mainstream rundgelutschte Person? Da muss man ja nee sagen bei so einer starken Suggestivfrage. Aber wenn man nee sagt, dann muss man natürlich auch einer Nachfrage wertig sein, die man dann wahrscheinlich nicht beantworten kann. Oh, das Leben ist so hart. Nein. Von wo? Aus der Kneipe? Nee, von draußen mit dem Handy. Vom draußen mit dem Handy? Und wo warst du, als du noch drinnen warst? Ich war schon lange nicht drinnen. Nee? Nee. Du rufst jetzt auf Verdacht an, du kannst ja die Sendung gar nicht hören, oder kann man die über Handy hören eigentlich? Nee, indem man im Auto sitzt. Ach so. Und Fritz einstellt. Dann ja. So, weil man zu Hause kann man es nicht hören. Na, nicht so gut. Weil zu Hause liegt im Tal und dann muss man mit dem Auto immer hochfahren auf dem schön hören. Richtig, oder was? Ich sagen. Naja, aber nicht ich. Naja, es ist Sorgen. Da kannst du nicht so sorgenmäßig ich sagen? Na, ich würde ja ich sagen, zum Beispiel. Wenn du sagst, sag mal ich, dann würde ich sagen. Wenn ich jetzt aber zu dir sage, sag mal ich, was sagst du denn dann? Ja, auch ich. Also ich? Nee. Ich liebe dich klingt wie überall. Ich liebe dich. Na, so extrem sächsisch redet man eben hier, ne? In der Liebe redet man nicht extrem sächsisch. Na, auch so, ich weiß nicht. Mhm. Was wären so, sagen wir mal, spezifisch sächsische Kuschelworte für so eine sächsische kleine Maus? Du stellst wieder Fragen. Naja. Hm. Schnucki? Nee, eher nicht, oder? Ist ja auch nicht so. Nicht fällt dir jetzt ja nicht ein? Ah, ist nein. Ja blöde. Sag mal, wenn jetzt, ob wir jetzt vielleicht mal, aber nee, Parkplatz ist blöd. Ist das ein Frauenparkplatz? Ah nee, da darfst du. Freiberger. Dafür macht der Werbung, Emrich? Na, außer was trinkt man? Ja, ich wollte gerade sagen. Dann trinkt man lieber Hansapilz oder irgendwas, so ein Lidl-Bier. Nee, Radeberger. Radeberger, genau. Radeberger. Trinke ich auch immer. Gibt's seltsamerweise in Berlin häufig in Kneipen. Aha, und dann denke ich, trinke ich das immer im Interesse meiner sächsischen Hörerschaft. Weil ich weiß, Sachs muss florieren, die Leute brauchen alle ein total schönes Autoradio. Und immer genug Geld für Benzin, um auf den Berg zu fahren, die Sendung zu hören. Ja! Ach, das ja, wie alt bist du denn? 19. Mann, was bin ich jetzt gerührt? Kann ich dir nicht irgendeinen Wunsch erfüllen, von den Lippen ablesen? Abhören. Musikalisch, naja, weiß ich jetzt nicht, was ich dir da anbieten kann. Irgendwie Nirvana-Text ein, dann findest du das. Das war eine von diesen Fanpages. Also da musst du dich vielleicht durch 10 oder 15 durchklicken und dann findest du das aber. Und da sind echt 20 tolle MIDI-Files drauf. Ja, man, mal gucken. Das ist nicht so schwer. Na gut. Oh. Ja, Thema habe ich gesagt. Der Grundwiderspruch des eigenen Lebens. Der Grundwiderspruch des eigenen Lebens. Du hast ja dazu noch keine Gedanken gemacht, oder? Weil du denkst, das ist Ferien und da muss ich mir jetzt so eine viel schwierigen Fragen nicht überlegen. Da nein, hast du dich aber geschnitten. Die Sendung hier ist gewissermaßen schlimmer als Schule. Da ist Schule totale Erholung. Sechsten Klasse abgegangen. Wenn du nicht mehr in der Schule bist, dann bist du nach der 6. Klasse rausgeflogen und jetzt 15. Ja. Und hinten lachen die 14-Jährigen, oder? Und du bist gewissermaßen der König von der Bande. Und wenn die nochmal lachen... Aber Opa hat die Kohlen hochgebracht, die Straße mit rüberbuxiert. So war genau, als ich so alt war. Und du, mein lieber Freund, was macht ihr? Ihr macht da mit euren Filzstiften beschmieren Narrenhände, Tisch und Wände. Kaufhallenwände zum Beispiel, oder? Sei doch ehrlich. Kinder, pöbelt hier nicht so rum, sonst gibt's Ärger. Das ist eine gesittete Sendung, in der man sich anständig unterhalten soll. Die auch eine gewisse Vorbildfunktion hat. Und die ich mir hier nicht durch pubertierende 15-Jährige, die bereits nach der 6. Klasse von der Schule runter mussten und jetzt denken, sie können mal gewalttätig marodierend durch die Straßen ziehen, weil immer noch Jugendstrafrecht gilt. Täuscht euch da mal nicht. Nein, wir täuschen uns nicht. So. Warum seid ihr jetzt überhaupt gruppenmäßig zusammen in später Zeit? 11 Uhr, 23 Uhr ist eine Zeit, sich eigentlich zu vereinzeln. Ja, nach Hause zu gehen und vielleicht nochmal ein paar Rilke-Verse zu lesen. an alle Kanalisations... Was ist das für ein Thema? Naja, dann hörst du vielleicht mal schön zu, dann setzt ihr euch mal bitte schön hin, holt euer Vokabelheftchen raus und den Filzi mit dem Tintenkiller und schreibt mal mit. Könnt ihr... sind gewissen, das sind geistige Elend, die Weitverbreitetheit geistigen Elends in Deutschland. Geistiges Elend. Nein. Verstehst du? Ja, ja. Hirnmäßige Inflations. EZB. Ja, bei dir im Kopf? Mein lieber Freund. Na, so komisch wie ich bin. Komm euch gleich rüber. Aber ey. Oder sage eurer Mutti Bescheid. Und ich glaube, der zweite ist viel schlimmer als der erste. Vom Potsdam bis auf den Mond. So. Auf den Mond. Kinder, was pümmelt ihr denn da so rum? Nein. Setzt euch da mal, nimmt mal schön die Hände auf den Tisch. Es ist schlimm. Ja? Schön die Hände auf den Tisch. Dann guckt er den Onkel an, wenn er mit ihm redet. Ja? Und enthaltet euch jeglicher frechen Bemerkungen. Nein. Das hätte natürlich zur Folge, dass er ja nichts mehr sagt. Nein, wir wollen mich ja nicht mehr sagen, aber er im Hintergrund ist hier immer so mega vorlaut. Ich war eigentlich nur in der wirklich schnellen Beziehung, dass ich mir ruhig ein Gespräch mit dir führen wollte. Ja, aber wird er nicht, merkst du doch. Ja, ich weiß nicht. Ja, aber woran liegt es denn doch? Nicht an mir. Nein, würde ich nicht sagen. Naja, siehst du, du hast es doch hier mit dem weitherzigsten und verständnisvollsten und sagen wir auch psychologisch geschultesten Moderator weit und breit zu tun. Naja, da bin ich nicht ganz so sicher. Na, jetzt nenn mal den Weitherzigeren. So ununterbrochen redet. So naja, ununterbrochen. Also, aber soll ich dir sagen, warum? Sitze. Das war der erste schon, oder? Das hast du Und schon ist wieder irre Peinlichkeit im Raume, die ich wegreden. Gibt. Und dann kamen sie an, ey, und machst hier die Sendung oder das wird reduziert auf die Hälfte. Dann dachte ich, vom Arbeitsamt aber Gott sei Dank mitfinanziert. Also ich meine, Gott sei Dank für den Sender, für mich ja nicht, mir sind ja vermögend und Geld kriegt, weniger Geld kriege, verstehst du? Ja, verstehe ich. Naja, sag ich dir, das Leben ist hart. Ja. Und da kannst du jetzt aber nicht auf irre Jutelauntheit bei mir setzen. Wenn man unter so Bedingungen arbeitet. Auch das machen tust du deine Sendung doch, oder nicht? Was? Bei deiner großen Anhängerschar, die dich immer anruft? Letzten Sendung durch Starby, das Dienst. Tachchen, ich bin. Hab ich bei uns in der Uckermark Jung. Eine Frau kennenzulernen. Statt gefahren, weil ich da nämlich doch nie war. Kommen. Ich freue mich schon auf zu Hause. Zu Hause? Wie viele Kilometer sind noch? Ich habe zuerst gefragt. Habe ich dich jetzt irgendwie gefragt? War wieder eine Frage an mich. Die Frage nach der Uhrzeit, ja? Ja. Aber ruhig. Wir sind also voraussichtlich in einer halben Stunde da. Dann sind wir um 3 Uhr da. Genau. Wo denn? In einer City. Niederrheinisch und heißt so viel wie weggehen. Hier geht man nicht in Diskos, da geht man in Clubs. Genau. Ach, was denn für Clubs? Nein. Was macht man denn dann da? Naja, laut Musik hören, sich nicht unterhalten. Zu Hause kann man ja nie so laut. Ach so, dass man da sein? Da musst du einfach nur cool sein. Absolut. Aha. Cool sein. Wie denn? Cool, also mit so einer gewissen Lässigkeit auftreten. Aber das kann ich doch überhaupt gar nicht. Naja, aber klar. Klar, wir können ja außerdem erstmal verhältnismäßig uncool anfangen. Das ist cool. Zum Beispiel ins Far-Out gehen. Genau. Aha, Far-Out. Hat das was mit Autofahren? Aber auch. Salsa, das ist ja nicht schlecht. Da kann man auch Tanzen drauf. Ja, klar. Na, das ist doch genau. Nee. Salsa kann ich ja sogar. Ehrlich? Salsa habe ich quasi im Blut. Verdammt. Ja. Du bist dein Steglitzer naturell oder was? Was? Dein Bierpinsel naturell. Das hat doch gar nichts miteinander zu tun. Und was gehen denn da? Faut ist ja wohl bekannt. Ja. Seht ihr das richtig, dass es da, wo es nicht abgeht, auch uncool ist? Hare Krishna. Man soll nicht sagen, wenn es gerade aus dem Fahrrad ist es schon entweder oder. Ja. Ja. Was ist denn jetzt los? Ich würde sagen, da klingelt ein Handy. Das klingt verdammt so. Schon wieder so ein Handy? Mhm. Könnte aber auch ein Gameboy sein zum Beispiel, stimmt's? Ja. Gameboy, ich weiß ja nicht. Oder die Weckfunktion von der Digitaluhr. Genau. Doch nicht schon. Irgendeiner muss es irgendwann machen. Unzügigkeit. Richtig. Das durfte er ja nicht mehr ohne diese Dings da, wa? Hm. Was würde denn passieren? an alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. Genau. So, wer bist du da? Hi, hier ist Jochen. Hallo Jochen. Hi. Du hast ein Thema mitgekriegt. Ja, aber ich habe hier was für DJ. Aber sag mal, wo kommst du jetzt eigentlich überhaupt her zum Beispiel? Ich aus Berlin. Echt? Ja. Und wie sprichst du dann da? Du sprichst ja nicht wie Berlin. Nee. Nee? Sag mal, kannst du mich mal ein bisschen lauter stellen, weil ich höre dich ganz schlecht. Da musst du dich selber lauter stellen. Hm. Ich höre dich gut. Ja, gut. Ach so, dann musst du das Radio lauter machen oder was? Nein, nicht Radio. Wieso denn Telefon? Nicht? Kannst du nicht irgendwie deinen Regler hochdrehen, dass ich dich besser höre? Na, aber dann bin ich ja übersteuert im Radio. Hm, na gut. Verstehst du? Ja. Eigennutz und Gemeinwohl. Mhm. Muss ich die Waage halten. Freiheit und Gleichheit. Mhm. Auch zwei gegensätzliche Pole. Ein Grundwiderspruch des der alten sozialen, ja, Marktwirtschaft. Mhm. Ja. Aber jetzt gibt's ja die neue. Aber jetzt sind wir ja, jetzt gibt's die neue. Naja, gibt's doch nicht. Überlegen sie ja. Haben sie doch jetzt schon... Ja, aber die anderen sagen ja immer, nee, wir wollen lieber die alte. Ja, gut. Ja, die arme Merkel darf doch nicht mehr neu sagen. Verstehst du, jeder Waschmittelhersteller darf immer neu, Megaperls und so sagen. Und die sagt, oh, ein bisschen neue soziale Marktwirtschaft kriegst du gleich auf die Fresse. Mhm. Ach, ich möchte nicht CDU-Vorsitzender sein. Wobei, lässig wird aber auch, oder? Wie bitte? Wäre auch lässig. Würde ich auch immer schön in den alten Bundesländern rumfahren. Aber ich glaube nicht, dass es lässig ist. Wieso? Naja, kommt drauf an, was man daraus macht, oder? Naja, aber man hat doch richtig viel Arbeit da. Meinst du? Ja. Als Vorsitzender? Ja. Nee, der Generalsekretär. Der muss arbeiten, finde ich. Aber die wollen ja auch nicht. Naja, ist jetzt auch real. Ja. Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 19. Und was machst du so? Ich fange am Montag mit dem Zivildienst an. Ah ja, schön. Und dann? Dann studiere ich. Warum? Bist du auch Verweigerer quasi? Ja, bist du ja offensichtlich. Ja, aber warum hast du jetzt verweigert? Weil ich Bundeswehr nicht mag. Weil du Bundeswehr nicht magst? Nee, also ganz militaristisch und sowas. Überhaupt, aber magst du vielleicht irgendeine andere Armee der Welt? Nein. Nee? Nein. Nee, wenn sie dir angeboten hätten, dass du zum Beispiel bei den Holländern zur Armee oder in sagen wir, Uganda? Nee, das, oh, nein, auf keinen auch Fall. Nicht? Nee, das hat was mit dem Schießen und Töten und Krieg allgemein zu tun. Ah, das will ja. Ich nicht. Ah, ja. Naja, gut, ja, ist verständlich. Ja, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte, ich habe hier eine MIDI-Version von einem ganz bestimmt als Hip-Hop-Klassiker geltenden Lied, nämlich California Love von Tupac. Hast du die gemacht? Nee, habe ich nicht. Oh, schade. Ja, aber ja. Ich habe die auch von der Seite. Und da gibt es andere coole Versionen. Da gibt es noch Creep von Radiohead. Ja. Oder Kraftwerks Model oder ja. Naja gut, Kraftwerk, ja. Das ist ja jetzt alles nicht so direkt Hip-Hop. Nein. Nee, die jetzt irgendwie. Ja? Vielleicht kannst du mir die einfach e-mailen. Das wäre jetzt schön, dann müssen wir uns jetzt nicht über Telefon. Du hast doch einen Computer wahrscheinlich. Ja, ich habe einen Computer, aber so groß sind doch so eine MIDI-Files. Nein, sind sie auch nicht. Aber das Problem ist, dass man hier nicht runterladen kann, sondern das dödet gerade aus meinem Boxen raus. Ach so, aber mit Intelligenz kann man sowas auch immer runterladen. Ja, ich weiß, aber... Und du willst ja doch nicht jetzt selber mangelnde Intelligenz bescheinigen. Nee, will ich nicht. Na siehste. Ja, aber ich hab's hier gerade auf den Boxen drauf. Aber, naja, ach, das klingt doch so scheiße. Von den, kick mal aus dem Computer, über Box, über Telefon und dann wieder ins Radio, klingt nicht gut. Hörst du es nicht gerade? Ja, mail mir das doch mal, da würde ich mich sehr freuen. Hm. Ach, du musst ja nicht traurig sein. Ja. So, hast du als kleiner Kind auch so mal mit Panzern gespielt ein bisschen? Nee, haben meine Eltern nicht erlaubt. Ach, haben die nicht erlaubt? Nee. Deine Eltern waren da auch gleich so Ökos und du musstest immer ins Krippstheater? Nee, so auf keinen Fall. Oh nicht? So nicht, nee. Durftest du Fernsehkicken immer schön viel, wie du willst, wolltest? Oder musstest du mal lesen? Ja, ich glaube, die Menge war eigentlich nicht so das Problem. Es kam dann nur darauf an, was ich nicht sehen. Ach so, und so gewalttätige Sendung durftest du nicht sehen oder wolltest du nicht sehen? Durftest du so lange nicht sehen, bis du nicht... A-Team durfte ich nicht gucken. Aha. Ja. Was hättest du noch so gerne gesehen? Also A-Team war cool, Mask haben wir eh nicht reinbekommen. Ja. Und warst du heute schon jetzt mal als Erwachsener, wohnst du jetzt schon bei dir zu alleine zu Hause? Nee. Immer noch bei deinen Eltern? Ja. Ach so. Und der Videorekorder und der Fernseher, hast du einen eigenen im Zimmer bei dir? Ich habe einen eigenen Fernseher. Und einen Videorekorder aber nicht? Nee. Ah, scheiße. Ansonsten könnte man ja schön in die Videothek gehen und sich so Splatter-Movies holen, oder? Wo so Köpfe aufgebohrt werden und so weiter. Würdest du das machen, wenn du jetzt eine eigene Wohnung hättest? Ich würde das auch hier machen. Ich habe damit nicht so das Problem. Ach, meine echt? Eltern auch nicht. Und du würdest dir aber auch Splatter-Movies ankicken? Hast du schon mal so ein Splatter-Movie gesehen? Ja. Komisch, aber dein Zivildienst, da? Ja. Ja, ne, ich frage ja nur. Ja. Ja, man kann das ja auch gucken und Scheiße finden, ne? Naja, du hast es doch nicht geguckt und Scheiße gefunden. Nee, muss ich zugeben. Siehst du? Haben wir schon gleich einen schönen Grundwiderspruch deines Lebens raus. Gewissermaßen Pazifist, aber heimlicher Splatter-Movie-Gucker. Ja, daran habe ich gar nicht gedacht. Oder? Mhm. Und das treibt dich jetzt möglicherweise um. Und du wirst dich vielleicht total unwohl fühlen in deinem Zivildienst. Ach, denke ich nicht. Meinst du? Nö. Nee. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, das Splatter-Movie-Eske in dir hervorkommt, dass du dann vielleicht anfängst, alte Leute zu vergiften? Nee, die Splatter-Movies, die ich gesehen habe, da wurden entweder Vampire oder Zombies umgebracht. Und Ach so. Na, aber woher willst du wissen, dass die Leute, mit denen du zu tun hast, dass es nicht Vampire oder Zombies sind? Die sind behindert. Also. Ach so, Vampire und Zombies sind eher nicht behindert? Nee, die sind hier immer ganz blutrünstig und außerdem stell dir mal vor, so ein Kampf gegen behinderte Zombies. Ich meine, das würde doch keinen coolen Film ergeben, oder? Ich weiß nicht, also für ein B-Movie würde es schon reichen, oder? Ja, ich stell mir nur gerade vor, wie der im Rollstuhl dann angerollt kommt. Naja, wenn er so von magischer Hand, na überleg doch mal, denk doch mal hier zum Beispiel an Hitchcock, wo die Oma ja. da tot, die Mumien-Oma da im Stuhl sitzt und dann die Treppe runterkullert. Ja. Ist doch das Gruseligste, was tippt überhaupt. Ja, also Psycho ist gut, aber Ja. Aber? Das ist der Unterschied. Ah ja, stimmt, das ist kein Splatter-Movie. Ja. Was willst du denn machen nach dem Zivildienst? Irgendwas schöne Theologie studieren? Nee, Chemie. Chemie? Ja. Ah ja, na, dann hat man doch ein Faible für Gifte und Rauschgifte. Nee, das insbesondere für synthetische nicht? Nee? Nö, das... Gibt jetzt kein Interesse, so sagen wir mal, an Lysergsäure-Diethylamid? Nein, nicht an LSD. Nicht? Nein. Und hier an E? Hm? Nee. E? Nein. Oh, nicht? Nein. Also, wenn dann Trinitrotoluol. Haha, kick an, der Sprengmeister. Ja, das wobei, muss man ja vorsichtig handeln mit, wa? Ja, haben wir zwar noch nicht hergestellt, aber... Nee. Aber ist halt so eine schöne Mischung ist Schwefel- und Kaliumpermanganat. Kann man schön mit dem Hammer rumkloppen, macht prima Funken. Mein Lieblingsversuch ist Kaliumchlorat. Ja. Und das muss man erhitzen, dass es flüssig ist. Ja. Und dann wird ein Gummibärchen reingeworfen. Und denn? Das Gummibärchen fängt an zu glühen und dreht sich wild rum. Das sieht glühen? Aus, wie zu so ein glühen? Sonnenrad. Das fängt an zu glühen? Das fängt an zu glühen. Wo kriegt man Kaliumchlorat her? Ich weiß es nicht. Ach so. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen gefährlich. Und wenn man das erhitzt und das kippt um, was passiert denn dann? Dann fängt die Küche an zu glühen und sich zu drehen, das, oder? Das, warum man das Gummibärchen reinschmeißt, ist ja damit, da irgendwas ist, was oxidiert werden kann, weil sonst passiert da ja nichts. Also wenn du es dann nur den Fliesen hast und wartest, bis es wieder pulverförmig ist, ach so. Dann hast du damit nicht so die Probleme. Und Finger wäre auch ungünstig, zum Beispiel, wenn man kicken will, wie heiß das ist. Das wäre nicht so toll, nee. Aha. Hm? Ach, na dann sagst du was jetzt hier nicht weiter. Wobei, weißt du, was auch total lässig ist? Mhm. Habt ihr eine Mikrowelle? Ja. Oh, super. Ey, ich mach da jetzt keine Ahnung. Nein, ist nicht so schlimm. Ist aber total lässig. Vor allem, wenn es dunkel ist, muss man eine CD hinlegen. Irgendeine scheiß CD. Ist egal, was an Musik drauf ist. Das sieht toll aus. Hast du noch nie gemacht? Nee. Super, echt? Mhm. Ist einer meiner Lieblingsversuche. Da passiert, glaube ich, auch nicht so viel. Mhm. Aber sicher bin ich mir da nicht. Eieiei. Und wo machst du denn deinen Zivildienst? Jetzt hier in Berlin. Ja, also ich wohne hier im Norden. Ja. Und da gibt's so einen Fürst-Donners-Markan. Und Norden ist ja super, da ist man fein raus. Da kann man nicht mehr nach Osten oder Westen gefragt werden. Och, ich wohne eher im Norden. Im nördlichen Norden. Also Nordwesten, Frohnau. Aber das sagt dir wahrscheinlich nichts. Frohnau, natürlich sagt mir Frohnau was. Aber stimmt, da war ich Heimat noch nicht. Heimat von Steffel, auch wenn es mir sehr, sehr peinlich ist. Ehrlich? Ja. Ah ja, kick an. Der Westentaschen-Kennedy, oder? Ja, der wohnt direkt neben einem Freund von mir. Der Steffel wohnt direkt neben einem Freund von dir? Ja, und der Freund beschwert sich immer über die quakenden Frösche von ihm. Wieso ein Ditte? Ach, weil der so einen Teich da draußen hat? Ja, der hat einen Teich und der kann jetzt nicht schlafen. Ach so, ich dachte, Steffel feiert vielleicht immer irre Orgien. Nein. Darf der ja nicht, wa? Ich denke, wer will Orgien mit Steffel feiern? Na, weiß ich nicht, da gibt's immer ein paar. Na, ich weiß nicht. Naja, gut. Also wäre jetzt, sagen wir auch nicht, aber meine Partymannschaft, meine Wunsch, Traumpartymannschaft, aber vorstellbar ist es schon. Naja. Ach so, beim Steffel im Garten quaken immer die Frösche. Ja. Eieiei. Das muss man mal, an der BZ bringt das ja nicht, wa? Oder Gaffron, der schreibt das bestimmt nicht. Das ist totale Lärmbelästigung. Gaffron besitzt doch nicht die BZ. Na, aber der ist aber der König von der BZ. Von der BZ? Der Chefredakteur. Der hat 100,6 und sein... Und TV Berlin und Chefredakteur von der BZ? Ach so. Ja. Ah. Ein Multimedia, Medienmulti. Quasi. Ja, richtig, Multimedia-Medienmulti. Mhm. Kick mal jeder an. Mhm. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht richtig notorisch verwertbar, was ich jetzt gesagt habe. Auf TV Berlin ist... Tut mir sehr leid, das zu sagen. Ich wollte eigentlich den Sender boykottieren. Aber die haben Sun TV und das ist manchmal gar nicht schlecht. Was ist ein Sun TV? Ich denke mal, das ist so eine Sendung, die auf dem Web ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bringen sie die ab und zu auf TV Berlin und da sind manchmal ganz gute Sachen mit. Meinst du, ehrlich? Hm? Ja, ich bin ein bisschen misstrauisch. Ja, ich auch. Aber ich werde das mal vorsichtig kontrollieren, vielleicht mit einer dicken Sonnenbrille. Erstmal ja, kicken, oder? Und Fernbedienung in der Hand und Arsch an der Wand. Ja, außerdem ist ja nicht von TV Berlin gemacht, deswegen ist es schon wieder ganz okay. Ah, ja. Sieht man oben rechts, da ist so eine Sonne halt. Ach so, ist so eine kurfte Sendung quasi. Denke ich mal. Hm? Die vielleicht aus dem Ausland kommt, aus Hamburg. Ja. Okay. Gut. Dann danke ich dir sehr für deinen Anruf, ja? Ja, was ist deine E-Mail-Adresse? Dann kann ich dir das Ding schicken. kuttner@orb.de. Okay. Also wie der Sender hier heißt. Ja. kuttner@orb oder kuttner@fritz funktioniert, glaube ich, auch. Ja. Weiß ich aber nicht so genau. Vielleicht boykottiert der Sender mich auch. Weiß ich nicht. Aber willst du wirklich nicht mal reinhören? Das ist wirklich gut. Nee. Will ich zu Hause reden. Aber ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja, bitteschön. Okay. Tschüss. So. Na. Wisst ihr, gleich kommt ein Fritz-Kurzinfo. Und dann jetzt weiter hier. Wir telefonieren immer noch zum Thema der Grundwiderspruch eures Lebens. Der euch innerlich zerreißende Grundwiderspruch eures Lebens. So, wir müssen an der Stelle jetzt mal kurzfristig das Programm unterbrechen. Eine wichtige Durchsage für alle Prignitzer. Wenn Fritz in der Prignitz, dann 103,1. 103,1. Super, oder? Achso, ich habe jetzt nicht Zeit zu sagen. 22:32. Fritz, Kurzinfo. Das Wetter, nachts hier ringbewölkt und Abkühlung auf 11 bis 8 Grad. Morgen wird's freundlich. Die Temperatur steigt auf 20 bis 23 Grad. Und jetzt die Meldung mit Falk Zielke. Die israelische Armee ist erneut in das palästinensische Flüchtlingslager Aida im Westjordanland einmarschiert. Zuvor waren von dort aus mehrere Mörsergranaten auf die jüdische Siedlung Gilo am Rande Ostjerusalems abgefeuert worden. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Unmittelbar nach dem Bundestagsbeschluss zum Mazedonien-Einsatz sollen morgen die ersten Bundeswehrsoldaten in das Krisengebiet fliegen. Eine breite Mehrheit im Parlament gilt als sichernde, nachdem nun auch die CDU-CSU ihren Widerstand gegen die Entsendung deutscher Soldaten aufgegeben hat. Mitglieder der Umweltorganisation Greenpeace haben gegen einen für morgen geplanten Atomtransport nach Frankreich demonstriert. Sie ketteten sich an den Schienen vor dem Atomkraftwerk im hessischen Biblis fest. Die Polizei konnte die Gleise nach mehreren Stunden räumen. Brandenburg will bis zum Jahr 2005 fast 470 Millionen Mark im Haushalt einsparen. Einem Regierungsbeschluss zufolge soll vor allem durch einen weiteren Personalabbau bei den Landesbehörden und durch das veränderte Kita-Gesetz gespart werden. Taucher haben die Bohrungen am Rumpf des gesunkenen russischen Atom-U-Bootes Kursk beendet. Durch die 26 Löcher sollen nun Stahlseile gezogen werden, an denen die Kursk aus 100 Metern Tiefe gehoben wird. Zuvor muss noch der völlig zerstörte Bug des U-Bootes abgetrennt werden. Aktuelle Verkehrshinweise liegen uns zurzeit nicht vor. Fritz wünscht gute Fahrt. Fritz präsentiert den perfekten Sonntagnachmittag. Ein Freibad, schön laute Musik und die besten Skater und Boarder Deutschlands. Unica Jam Session. Mit D12, Thumb, A&M Farm, Fallen und Papa Roach. This is my last resort. Papa Roach, Thumb, D12 und andere. Bei der Punica Jam Session. Sonntag, 2. September ab 14 Uhr im Columbia Bad am Columbia Damm in Berlin-Neukölln. Präsentiert von Fritz. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich würde gerne heute mit euch über den Grundwiderspruch eures Lebens, eures eigenen Lebens, der euch innerlich zerreißt, umtreibt, aus dem alle anderen Widersprüche, Komplikationen, Macken und Irrheiten eurer Person resultieren, reden. ein halbautomatischer Anrufbeantworter. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Na, das bedeutet doch, dass der Kollege seine Arbeit aufgenommen hat. Ihr könnt ihn ab sofort erreichen unter der Telefonnummer, die eben zu hören war, 731 39 32 in Potsdam und euch, hier ist das, an der Sendung beteiligen, wenn es euch nicht gelingt, euch direkt an der Sendung zu beteiligen. Da steht eine warmherzige, großzügige Mensch-Maschine-Konstruktion mit einer ebenso warmen Großherzchen Stimme, die eure Anrufe entgegennimmt und auf Band aufzeichnet, dann zusammenschneidet, was rauskommt. Hören wir uns nachher irgendwann an. Ihr könnt aber, wie gesagt, jetzt schon diesen kostenlos eingerichteten Service nutzen. 731 39 32 ist die Telefonnummer. Thema ist immer noch der Grundwiderspruch eures Lebens. Hallo. Hallo. Hallo. Hi. Hi, wer bist du? Der Christian oder der Hedrick aus dem Chat. Sag mal, warum sind denn jetzt eigentlich überhaupt wieder ja keine Frauen da? Ob die alle so das Gefühl haben, dass sie total in sich widerspruchsfrei gestalten sind? Doch nicht, oder? Also gerade Frauen sind doch viel zerklüfteter innerlich. Findest du nicht? Ja. Oder? Die machen ja immer nur so einen erratischen Eindruck oft. Aber dahinter, hinter gewissermaßen so einer Eiger-Nordwand-Fassade, verbirgt sich dann eine irre zerklüftete Seelenlandschaft. Hast du schon mal total innerlich zerklüftete Frauen kennengelernt? Reichliche. Bist du sicher? Ja. Aber vielleicht warst du jetzt auch der Zerklüftete. Nur, naja, das war jetzt meine These. Aber wie alt bist du denn? 24. Naja, da hat man ja, könnte man ja unter Umständen schon auf Erfahrungen zurückblicken, die dann die These erhärten oder aufweichen. Ja, erweichen. Ja? Aber bist du denn selber auch so innerlich total zerrissen? Und sagst, einerseits bin ich irgendwie ein total guter Mensch, hilfsbereit, liebevoll, aber andererseits auch ein gigantisches Arschloch und ein Egoist, der nur Geld haben will? Geld gerne hin und wieder mal. Also, ja. Naja, gut, ich will ja jetzt hier nicht meine Widersprüche, also, was mich umtreibt, dir überhelfen. Aber wir sind sehr aufs Gemeinwohl bedacht. Also ich habe hier mal jetzt auf jeden Fall eine Seite, wo diese ganzen Midis drauf sind. Ach so, welche denn? Jetzt hier die Nirvana-Midis. Unter anderem, was immer du willst eigentlich. Ach so, ach na, das ist ja nicht schön. Ich finde, das sollte man selber machen. ist dann da zum Beispiel auch No Sleep Till Brooklyn drauf? Das war Beastie Boys, ne? Genau. Müsste ich eben schauen, aber die waren, glaube ich, eben gerade nicht drauf. Siehste? Also Beastie Boys an sich sind drauf, ja. Ja? So Fight for Your Right to Party und Girls und Intergalactic und Sabotage ist von Beastie Boys. Ach so, auch spiel mal Sabotage eine Blicke auch mal hören. Moment, da muss ich mal eben kurz krieg mal einer an. Umschalten. Kannst du mir die Adresse mal mailen? Ich könnte sie einfach ansagen. Nee, ansagen ist uncool. Die muss doch Geheimnis bleiben. Man darf, finde ich, im Radio nicht immer alles verraten. Immer schön bedeckt halten. Kann ich dir natürlich auch mailen, ja. Ja? Hörst du? Ja. Nicht schlecht. Ja. Super, muss man sich die Platten ja nicht mehr kaufen, wa? Lehnt man sich schön die Midis runter? Die Songs kennt man ja sowieso. Sind ja eigentlich gute Erinnerungshilfen, Midis, im Grunde, oder? Ja. So, die richtige Musik ist es noch nicht, aber schon nicht schlecht. Ja, schön. Ach, da mail mir doch mal die Adresse, die verraten wir lieber nicht, finde ich. Ja, klar, mach ich. Oder? Würdest du dir jetzt verraten wollen? Finde ja, ich aber auch nicht. Dafür, dass die Leute langsam mal lernen, mit Suchmaschinen umzugehen. Ja, das kriegt man doch zur Not selber raus, oder? Auf jeden Fall, ja. Oder hast du die vorher schon gewusst oder hast du die jetzt in der Kürze der Zeit, hast du jetzt so gesucht? Wir können mit Suchmaschine. Super, genau. Welche nimmst du? Google. Na klar, Google. Naja, siehste. Ja, also mehr müssen wir nicht sagen, oder? Nö, auf keinen Fall. Finde ich aber auch. Immer hier, das ist doch so Politiker-Quatsche. Wir müssen die Menschen da abholen, wo sie sind und so. Ja, die müssen wir ja nicht. Die können sie mal ein bisschen selber bewegen, oder? Genau. Ja, komm aus dem Arsch. Oder? Das fehlt doch. Stimmt's? Auf jeden Fall. Als Ansage. Richtig. Super. So, jetzt wollen wir mal über deine inneren Widersprüche. Oder dann beschreib doch mal wenigstens die total wieder innerlich zerklüftetste Frau, die du in deinem Leben je kennengelernt hast. Oh je. Naja, weil du hast ja jetzt hier so, ja, kenne ich nur, massenhaft, gilt doch für jede. Das ist lange her, muss ich sagen. Ja? Naja, schön. Also wenn man... Hat man dir das angemerkt? Ja, auf jeden Fall. Also ich zumindest schon. Gleich auf den ersten Blick? Na, viel schlimmer ist da, wenn du irgendwie ein Jahr brauchst. Auf den ersten Blick nicht, nö, hat schon ein Weilchen gedauert. Hat ein Weilchen gedauert. Ja. Und dann war totale Zerklüftetheit zu spüren? Was war denn der Hauptwiderspruch? Ich denke mal so einerseits irgendwie so, ja, schon so ein bisschen den Versuch zur Emanzipation zu schaffen und auf der anderen Seite aber so, ja, so ein totales Rollenverhalten dann wieder einzunehmen. Ah ja, und stimmt. Das ist natürlich ein klassischer, im Grunde wirklich übergreifender Widerspruch. Ja. Das ist aber auch ein Widerspruch, der Männer auch immer trifft, oder? Nicht. Also einerseits will man Softie sein und so, und wir können über alle reden, auf der anderen Seite will man natürlich auch ein bisschen Macho sein. Oder? Mhm. Und sagen wir mal, soll die Frau gerade so bis ungefähr Brusthöhe reichen, dass man immer Köpfchen randrücken kann? Aber ich glaube, das ist nicht ganz extrem. Nee? Nee. Na, oder, na, einerseits will man, dass die Frau der Kopf der Frau in Brusthöhe endet und andererseits will man aber auch, dass der eigene Kopf in Brusthöhe der Frau endet, dass man den auch so babymäßig ranlegen kann, oder? Bei mir nicht. Bei dir nicht? Nicht bei mir. Das ist zum Beispiel für mich ein Widerspruch. Man kann sich ja einfach... Einerseits denke ich, Frauen können klein genug sein, andererseits können sie groß genug sein. Und dann landest du in der Mitte und zack, knallst du mal mit deinem Kopf gegen ihren Kopf und dann tut's nur weh. Alles nur Frage der Position. Ja, ja. Meinst du, ich sollte in die Knie gehen oder mich hoch in die Höhe strecken? Na, je nachdem. Ja, ja. Aber sagen wir mal, diesen Unterschied, sagen wir von Brust bis Kopf, das sind doch mindestens 25, 30 Zentimeter. Vom Scheitel bis zur Höhe Brustwarzenlinie sind 30. Hast du ein Lineal? Habe ich im Moment nicht, ne. Hast du einen Zollstock? Nee. Hast du ein Bandmaß? Gar nicht, Mann. Ich bin Informatiker, ich habe einen Zollstock. Ein Informatiker? Ja. Hast du Millimeterpapier? Nee, auch nicht. Hast du irgendwas, von dem du ungefähr, was so ein Urmeter ist, von dem du weißt, wie lang das ist? Wie lange sind die CD-Höhlen? Wie hoch sind die? Ach, weiß der Geier. Damit könnte man ja auch ausmessen, den Scheitel-Brustwarzenlinienabstand. Wie bitte? 12, meinst du? 12, warte mal, so viel sind ungefähr 10, stimmt, 12,5. Dann messen wir jetzt mal Scheitel bis Brustwarzen. 1, 12,5, 2 sind schon 25 Zentimeter. Das sind so ja 25, 37,5, 40 Zentimeter ist ja. Der Scheitel-Brustwarzen-Linienabstand. So in etwa kommen wir 40 hin, Zentimeter. Ja. Naja, aber die überwindet man doch in die Höhe nicht, dadurch, dass man sich auf die Zehenspitzen stellt. Nicht, nee, aber andersrum geht's, wenn man in die Knie geht. Das geht? Ja. Ja. Dann wird der Frau sicherlich durchaus gut gefällt. Das heißt, naja, klar, also man ist leichter als Mann, kann man leichter ein Baby simulieren als einen erwachsenen Mann. Ja. Weil man zum Baby muss man quasi nur in die Knie gehen, um sich an ihre Brust zu legen. Aber jetzt eine Höhe zu erreichen, dass sie ohne körperliche Aktion ihren Kopf an deine Brust legen kann, quasi. Das schafft man nicht so ohne weiteres. Da braucht man schon technische Hilfsmittel, einen Hocker. Ja, oder? Oder einen großen Brockhaus. Die Knie ist auch nicht schlecht manchmal. Naja, jetzt versuchen wir eine Frau dazu zu bringen, in die Knie zu gehen. Naja. Das schaffst du ja nicht so ohne weiteres. Also 2-3 Cocktails reichen. Dein Widerspruch, du bist Informatiker? Ja. Und aber vielleicht noch so Chopin-Hörer? Nee. Schon, ja. Ja? Durchaus. Ehrlich, Chopin? Also für Informatiker ist eigentlich bloß Bach erlaubt, oder? Weil da die Musik immer vorwärts und rückwärts geht, nee, wenn man will. Ich so gar nicht. Nee? Nee. Ach, schade, ist doch hochmathematisiert. Da sind doch immer total geheimnisvolle Formeln. Da ist bestimmt irgendwo Pi versteckt in irgendeiner Hamelmesse. Naja, das mag sein. Ja, ist doch interessant. Aber ständig so diesen Kram ist ja dann auch öde. Ja, stimmt. Ach so, und von daher lässt du dann immer deine Informatikerseele bei Chopin baumeln. Oder wobei noch? Durchaus, ja. Rachmaninow. Rachmaninow nicht, ne. Sibelius. Nur Honecker darf man nicht mehr hören, weil der allzu schnell mit Honecker verwechselt wird. Oder? Da muss man aufpassen. Möglich. Klar. Ja, ja, doch, ist so, glaub mir. Es gibt total Eier auf der Arbeitsstelle. Vor allen Dingen im öffentlichen Dienst. Na, da bin ich nicht. Bist du nicht? Nee. Sondern du bist so bei so einer Start-up-Firma? Ja, genau. Ehrlich? Gibt's die immer noch? Die sind doch schon alle krepiert. Studium und zur Hälfte bei so einem Start-up, ja, ja. Ach so. Und? Wie geht's bei euch? Wie geht's eurem Start-up-Unternehmen? Unserem geht's soweit ganz gut. Ja? Nur die Mutter halt nicht. Ach so, wer ist denn die Mutter? Das ist dann wieder so ein ganz fieser Großkonzern? Nee, ist auch ein anderes Start-up. Also das ist schon so geschachtelt wieder. Eieiei, da haben dann Start-up-Unternehmen schon wieder Tochterfirmen. Ja. Die selbst wiederum gerne eine Tochterfirma hätten, um die Arbeit nicht mehr selber machen zu müssen. Sondern nur noch... Und hast du auch so Aktienscheinoptionen? Nee, so gar nicht. Ja, nicht? Nee, nee. Sondern du wirst richtig mit Schwarz bezahlt, mit Geld auf die Hand. Ja, so als Freier halt. Ne? Ah ja, nicht schlecht. So mit selber allen Steuerkram machen und so. Und zahlen die mehr, als wenn man da bei, hier bei im Pennymarkt wischen muss, wenn die Kaufhalle zu ist? Das auf jeden Fall, ja. Ehrlich? Ja. Nicht schlecht, vielleicht sollte ich auch Informatiker werden. Aber das macht man ja auch nicht so aus dem Stand, wa? Das macht man ja auch nicht so aus dem Stand, Informatiker sein. Nicht unbedingt, ne. Ah, da ist wahrscheinlich auch nicht so das Highlight dran, aber. Sag mal, aber so dein Psycholeben ist, also das scheint mir doch so ausgesprochen intakt zu sein, dass man erstmal jetzt herkennen, so inneren Widerspruch bei dir vermuten würde. Oder hast oder? Das ist zur Zeit schon so halbwegs. Ich meine, ich bin ja gerade aus dem Urlaub und dadurch. Ja, aber so grundsätzlich jetzt über den Urlaub hinaus, wenn du jetzt mal deine 24 Jahre so im Stück betrachtest, gibt es da so einen Grundwiderspruch? Ein Grundwiderspruch wahrscheinlich nicht so in dem Sinne. Ein paar kleinere auf jeden Fall. Ja? Wieder. Ja. Welche ist denn der größte der kleinen? Der größte denke ich schon, dass ich so, ja, irgendwo schon so in die kommunistische Ecke drifte und andererseits auch ganz gerne ein bisschen dekadent lebe. Also. Ach so, so eine Art Boheme-Kommunismus wert, meinst du? Ja, zum Teil schon, ja. Ja? Absinth trinken, aber immer Marx zitieren können. Kannst du Marx zitieren? Zitieren nicht, nee. Ja, nicht? Nee, so. Naja, aber es gibt da so ein paar Standards. Oder? Sein bestimmtes Bewusstsein. Da weiß ja keiner mehr, dass es Marx ist. Halt, ja. Aber jetzt so bestimmte Sachen, also. Und liest du dann? Ich finde es halt nicht so wichtig, einfach zitieren zu können. Also, verstehen, ne? So halt. Ja, wer ist denn dann für dich der interessanteste Denker da, was deinen Salonkommunismus betrifft? Eigentlich Engels zurzeit. Engels? Ja. Was liest du denn da von Engels? Natur der Dialektik oder Dialektik der Natur, so. Ah, ja. Sehr schick. Ja? Hm? Ach, guck mal ihn an. Auf jeden Fall spannend. Na, ich würde ja mal Deutsche Ideologie empfehlen. Das ist nur wieder Marx. Nein, die habe ich noch nicht, nee. Nee? Naja, da reicht das erste Kapitel. Okay. Werde ich mal tun. Mach das. Ich danke dir für deinen Anruf, ja. Und Manifest, hast du eigentlich Manifest mal gelesen? Ja, klar. Das ist ja bei den Amis auch gerade wieder groß im Spange. Das lesen die ganz gerne. Wird Zeit. No, das ist eigentlich ein schöner Globalisierungstext, wa? Ja. Oder? Ich denke schon, ja. Beschreibt das relativ nüchtern. Ja? Müssen wir vielleicht mal Frau Merkel geben. Für ihre neue soziale Marktwirtschaft. Naja, dass sie sich auch mal ein bisschen bildet. Ey, danke für deinen Anruf. Okay. Ja, Optimismus bin ich, muss schon sein. Gut, tschüss. Ciao. So, wir hören uns jetzt mal an, was rauskommt, wenn der halbautomatische Anrufbeantworter seine Arbeit gemacht hat. Das heißt, dass wir irgendwie jetzt vielleicht, also ihr wisst ja, ihr ruft da an, 731 39 32 beim halbautomatischen Anrufbeantworter, könnt euch da in der Sendung mitteilen, sagen, was ihr wollt und das wird dann immer hochqualifiziert und ästhetisch wertvoll zusammengeschnitten und hört sich dann so an. Er war ein Mann, nicht mehr und nicht weniger. Er wird durch nichts zu ersetzen sein. Captain Picard, 4.9.2001. 4 Tage schon. Nervös hämmerte es aus meinen Boxen. Mein Opa wurde Soldatensohn. Ecstasy im Blut, muss kotzen. Opa redete bei Stalingrad mit dem Wolf. Ich denke, es ist einfach zu sterben. Opa eingekesselt. Abgeschnitten vom Wolf. Im Fernsehen sprechen sie von Serben. Opa. Michael Schumacher, Weltmeister. Die Kugel traf Opa. Der Wolf war da. Und ich? Nun ja, es geht irgendwie weiter. Telefon. Ja, hallo, hier ist der Mensch, der sich mal Bernd genannt hat. Ich habe gerade überlegt, was passiert wäre, wenn ich mich nicht Bernd genannt hätte, sondern so wie ich wirklich heiße. Dann hätte David irgendwie die ganze Zeit über was er sagen wollen, aber er wäre ein bisschen komisch geworden. Er hätte es ja schon lustig angehört. Ansonsten, hast du gut gemacht, David, und Kutter spielt heute richtig gute Musik, würde ich auch mal sagen. Also, ich weiß nicht, von welchem Beastie Boys Album das ist. Also das Spiel zwar immer, wenn ich ein Beastie Boys Album anhöre, ist da irgendwie mehr Hip-Hop drauf. Vielleicht kriege ich ja mal raus, aber super Musik, alles super. Hi, ich bin's, Wolle. Ich wollte mich erstmal recht herzlich bedanken für diesen super, super, super Zusammenschnitt von David. Das fand ich ja wirklich klasse. Das war ja wirklich wie eine Sternstunde im Radio. Und ich bin begeistert, weil ich habe mir, glaube ich, vor 14 Tagen mal angerufen, wo ich gesagt habe, ich nehme mir das Leben und so weiter und Selbstmord und so weiter. Aber das fand ich total dufte. Weiter so möchte ich jetzt nicht sagen. Ich wollte sagen, dass David Zusammenschnitt riesenklasse war. Wenn ich jetzt einen Blumenstrauß hätte, würde ich ihn vorbeibringen. Bis dann, oder ein Bier. Ja, Tagchen. Ich wollte gerne mal eine Lanze brechen für den David. Ich bin ja weder verschwägert noch verwandt mit ihm, aber ich würde mich ja freuen, wenn ihr mal eine Sendung für ihn, über ihn, mit ihm machen könntet, weil das schon eine richtig große Show ist, die er da abzieht. Ich habe gehört, der ist Tontechniker und macht das so in seiner Freizeit. Ich weiß nicht, ob er da seinen Doktor mitmacht oder so, aber ich finde das schon hochinteressant, wie er das macht, wie er das zusammenschneidet. Ich weiß nicht, ob das auch anderen Leuten irgendwie Interesse abfordert, aber vielleicht könnte er da mal irgendwie was losmachen. Nächstes Mal singe ich euch ein thailändisches Kinderlied. Ja, ich würde meinen, dass der Moderator das ziemlich primitiv ist. Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend erreichbar. Ja, hallo, hier ist Rainer. Ich möchte alle Skater und alle Punks von Berlin grüßen. Vielen Dank, haut rein, Jungs. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So elektronisch kann man David Blumen schicken unter www.megadavid.de. www.megadavid.de. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, wir versuchen immer noch über den Grundwiderspruch eures Lebens zu reden. Wäre nett, wenn ihr auch mal eine in sich widerspruchsvolle junge Frau anrufen täte. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110 oder an jede andere Polizeidienststelle. Oder wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Na, meine Süße? Moin. Ah, Schatz, ich dachte, vielleicht hilft so ein bisschen Aberglauben oder so, dass man sofort... Hat dich geholfen? Na, leider nicht. Moin, wir wissen nur. Ich bin Tobi. Tobi! Ja. Und aber auch eine innerlich total zerrissene Gestalt. Ja, eigentlich schon. Klingt bis jetzt, klingt's aber noch nicht so. Du hast dir eine Stimme der Ausgeglichenheit. Naja, wir wohnen in Hunschenhausen. Ach so. Ach, und meinst du, das sorgt für Seelenruhe? Eigentlich nicht, gerade nicht. Aber? Na, das sollte der Themenbeitrag sein. Hunschenhausen, aber? Hunschenhausen ist jetzt die eine Seite des Widerspruchs, nehme ich an. Mhm. Und? Was ist die andere Seite? Ich bin verdammt cool. Punk-Fan. Punk-Fan? Und das macht sich hier nicht so gut. Wieso? Naja. Was denn, wieso? Aber ist ja eigentlich auch gut so. Naja, aber jetzt nimm mal einen Stadtbezirk, der irgendwie Punk wäre. Kreuzberg, Prenzlberg. Prenzlberg aber auch nicht. Ja, aber Kreuzberg. Kreuzberg? Oh ja, ja, kann, das ist schon lustig. Kann sein. Aber nobilifiziert sich ja auch gerade, oder? Ja, stimmt. Ja, insofern, das ist glaube ich nicht so stadtbezirksgebunden eigentlich. Aber halt nicht hier. Aber Punk, aber lange Haare, das wäre doch ein schöner Widerspruch. Naja, wobei auch nicht so richtig. Siehst du jetzt auch so total punkmäßig aus? Ja, eigentlich nicht so, weil, ja, es geht. Wieso, warte, hast du eine Buntfaltenhose und so Sommertreter und ein irgendwie sandfarbene Windjacke an und eine Handgelenktasche? Nee, eigentlich nicht. Und ein Honecker-Hütchen. Aber ich bin Punk! Ja. Auch nicht. Sagen wir mal so als Hammer. Ja, aber das ist jetzt aber auch, glaube ich, aber jetzt nicht so ein irrer, innerer Widerspruch, den du da gerade beschreibst. Ja. Punk-Fan in Hohenschönhausen. Na, mehr die Leute, die hier leben. Also. Ja, ja, nee, aber gibt's nicht so weit, was dich innerlich so, wo du so uneins bist mit dir. Wie soll man leben? So oder so? Was? Ich bin auch Mafia-Fan. Karriere oder cool? Was heißt Mafia-Fan? Naja, wäre schon lustig, Italien. Ist, glaube ich, gerade nicht so lustig, Mafia-mäßig. Das ist doch ein Widerspruch eigentlich. Was ist ein Widerspruch? Punk-Fan und Mafia. Ja, nee, auch nicht. Auch. Ja, nee. Naja, ich meine, Fan sein ist ja jetzt kein Widerspruch. Also man kann vielleicht von sehr unterschiedlichen und auf den ersten Blick nicht zusammenpassenden Sachen Fan sein, aber das muss ja nicht ein Widerspruch sein. Ist es bei dir auch nicht, oder? Nee, eigentlich auch nicht. Ah, wolltest du einfach mal nur so anrufen? Ja, hat sogar geklappt. Ja, ja, hab ich schon gemerkt, dass es geklappt hat. Und ja, ich habe noch ein MIDI-File von Ärzten. Will ich nicht. Willst du nicht? Nee. Fies, oder? Danke schön. Ey, aber so musst du leben, immer gerade raus. Sagen, was du willst und was nicht. Stimmt. Oder? Ist nee. Punk. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Tschüss. Ciao. Hallo, wer bist denn du da? Ja, hi, Kutti, ist Emil. Fang die hier mit Kutti ein. Hallo, Emil. Na? Mann, sag mal, Widerspruch ist schon wieder so ein schweres Wort, oder? Du, was meinten ja damit eigentlich? Nee. Du sag, also ich hätte zum Thema sogar was. Ehrlich? Ja. Ein Widerspruch, der dich innerlich zerreißt? Ja. Nee. Ja. Wie denn? Also, kannst du dich noch erinnern, wo ich... Ja, nee. Doch. Nein. Doch, mit Hilda Reitmann. Kann ich mich trotzdem nicht erinnern. Mann, wo ich gesagt habe, ich bin verliebt und so. Und du hast da Alarmsirenen gespielt und alles. Na und? Wenn ich nicht will, dann nicht. Ich will mich jetzt nicht erinnern. Na egal, jedenfalls ist es doch ein Widerspruch, wenn ich eigentlich was von jemandem will und aber doch nicht denjenigen anspreche, oder? Nee, Das ist bloß, nee, das ist bloß eine totale Kommunikationshemmung. Das ist statt offenem Mund roter Kopf. Naja, und? Nee. Naja doch, das ist eine gewisse Form von Verhaltensgestörtheit. Nee. Ist aber kein innerer Widerspruch. Na doch, das ist... Nee, ein innerer Widerspruch wäre, wenn du die Wissersen total liebst, heiraten willst, mit ihr Kinder haben willst und gleichzeitig aber auch doch nichts mit ihr zu tun haben willst. Und jetzt nicht genau weißt, wie du dich da verhalten sollst. Nee, das ist ja nicht irgendwie so, dass ich es nicht drauf hab oder so. Doch. Nein, das ist doch. So. Nein. Doch. Du hast es einfach nicht drauf. Natürlich. Nein. Na doch, aber... Nein, aber... Naja, das ist... Trotzdem, irgendwie will ich dann irgendwie doch nicht immer. Und warum willst du nicht? Ja, das weiß ich ja eben nicht. Da musst du dir mal Gedanken machen. Ja, aber eigentlich willst du und traust da bloß nicht. Nee, und vor allen Dingen hast du nicht drauf. Ey, ich hab damit ja kein Problem, aber... Also, wenn du was damit hast, dann ein Problem. Du hast damit vielleicht nicht kein Problem, aber ein Problem hast du damit. Naja. Oder? Hast du denn eigentlich reagiert? Wie? Naja, auf dass ich Sirene gespielt habe und so? Na, sie fand das alles ganz lustig. Total lustig fand sie das. Oh, das bringt ja auch keine Punkte, oder? Naja. Also ich meine, von einer geliebten Frau will man ja nicht total lustig gefunden werden. Naja, das ist voll komisch, weißt du, sie... Na, warten. Ja, was wollte ich gerade sagen? Na, weiß ich nicht, ist voll komisch, also, sie, Doppelpunkt. Ja, am Anfang wollte sie eigentlich auch noch was von mir. Verstehst du? Und dann auf einmal nicht mehr? Ja, und jetzt willst du was von ihr? Genau, und... Aber willst du ja doch nichts von ihr. Ja, das ist ja das Komische. Also wenn du was wolltest von ihr, was würdest du denn dann von ihr wollen? Dass man sich mal über den Umweg nähert. Ja. Ja, was denn? Was würdest du denn von ihr wollen? Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir mal an, du würdest was von ihr wollen. Ja. Ja, dann die Frage, was? Was? Was du von ihr willst? Nee, das ist... Nee, weiß ich nicht. Du weißt es überhaupt gar nicht? Nee. Ja, wahrscheinlich willst du ja nicht von ihr. Na sonst doch. Na, was denn? Ey, na, was soll ich denn da sagen? Ja, weiß ich nicht, auf den Mund küssen oder ins Kino gehen oder weiß ich was. Ja, genau, ins Kino. Oder sie ein paar auf Partys ausführen, dass alle glotzen und denken, wo hat der irgendwie dieser Pickli unterentwickelte so eine tolle Frau her? Zum Beispiel... Naja, so wie man quasi mit einem Porsche-Schlüssel am Finger den so rumtrellern nein, lässt. Nein, das ist doch dumm. Dass sie gewissermaßen ein Porsche-Schlüssel ist. Nee, das ist dumm. Naja, vielleicht ist es dumm, aber wäre erstmal ein legitimer Wunsch. Ja, aber du weißt ja nicht, was du willst. Nee, ich weiß überhaupt nicht, was ich will. Oh, das ist natürlich total bitter, oder? Nee, aber Kutner, weißt du was, du hast irgendwie vor 2 Jahren oder so, hast du mal so ein Lied gespielt, da war irgendwie so ein Sachse. Wahrscheinlich. Und? Und der hat so... Der wurde so genervt von irgendeinem Typen und hat dann gesagt, lass mich, ich will Sport gucken. Ach so, weiß ich kennst nicht mehr. Du das? Nee. Ey, das musst du unbedingt nochmal spielen. Weiß ich nicht mehr, ich weiß nicht, was das war. Kann ich mich nicht erinnern. Hm. Aber das ist voll faszinierend. Du bringst jedes Mal andere Musik mit. Wie viel hast du denn? Weiß ich auch nicht. Also, so viel ist auch nicht. Man muss bloß gut mixen können. Ja. Echt? Na, wie du echt aus mit Butter, Mehl, Zucker, ein bisschen Salz und Hefe, die tollsten, verschiedensten Kuchen machen kannst. Wenn du weißt, wie. Mann, ja. Jetzt mit hier Fräulein Reitmann lässt man ja keine Ruhe. Ja, das ist, kotzt mich irgendwie an. Was kotzt dich da jetzt an? Naja, so, dass ich eben sie nicht anspreche und so. Oh, oh, oh, weißt du, das Schlimme ist, dass sie jetzt wahrscheinlich hört. Und denkt mit so einem Unentschiedenheits, na, vielleicht tapet jemand für sie mit so einem Unentschiedenheitsloser will ich aber ja nichts zu tun haben. Mann, da musst du sicher auftreten. Da musst du rinreiten in ihr Mädchenzimmer, vom Pferd absteigen, das am Türknauf befestigen und sagen, Herzchen, lass uns ein Dings sein. Und dann kannst du ja hinterher, wenn es dir nicht gefällt, kannst du ja wieder, ruf aufs Pferd weg. Ja, so einfach ist es. Natürlich, Versuch macht klug. Naja, logisch. Ausprobieren, Experimente machen. Vorher weiß man da sowieso nicht, wenn die so viele rauchen in deinem Alter. Wieso? Naja, weil du wächst da noch quasi und das Rauchen hemmt das Wachstum. Und wenn du jetzt ewig bei 1,40 stehen bleibst, dann wirst du das Herz von Fräulein Reitmann nie erobern. Nee, da gut, na, ich bin, glaube ich... Naja, sei dir da nicht so sicher. Sei dir da nicht so sicher. Der Kinderarzt trickst manchmal auch, um zu kleine Kinder nicht in so eine tiefe Depression zu treiben. Ey, ich bin größer wie du, Mann. Das sagen viele. Ja, da staunst du, oder? Ja. Mein lieber Scholli, mein lieber Herr Gesangsverein. Sag mir doch mal jetzt, guck mal, stell dir vor, sie will. Was soll ich denn sagen? Sie will jetzt gar nichts von mir. Und ich gehe hin zu ihr und dann sagt sie trotzdem, dann sagt sie nein und so. Ah ja? Dann sagst du, hast einen Schaden, sagst du dann. Machst du total Minus. Irgendwie sowas. Naja, das ist blöde, wa? Also ja. Dann einen cooler Abgang zu finden, ist ganz schwer. Ja, ist kacke. Ein cooler Abgang, wenn man einen Korb gekriegt hat. Aber das muss ja nicht sein, cooler Abgang, finde ich. Naja, dann kannst du hingehen und irgendwie sehen, wie du wieder wegkommst, wenn sie Nähe gesagt hat. Na, ich denke, du wolltest, was machst du denn da? Kiffst du, sag mal? Nee, habe ich heute schon. Ah. Und warum atmest du hier wie so ein Lungenkranker? Oh. Naja, man muss ja den Rauch auch auspusten. Aber erst, wenn man irgendwie ganz neu ist mit der Zigarettenraucherei. Nee. Naja. Oh. Ich würde ja, glaube ich, jetzt tendenziell Fräulein Reitmann doch eher abraten. Wieso? Naja, weil du jetzt nicht so einen ganz reifen Eindruck machst. Oh. Hä? Wie meinst du das? Nur weil es sich komisch anhört, wie ich rauche? Ja, ein bisschen affektiert und ein bisschen angeberisch. Das ist so ein, ich möchte ja ein Erwachsener sein, rauchen. Nee. Doch, ist das sowieso das eigentliche Motiv, warum junge Menschen wie du anfangen zu rauchen, oder? Dann würde ich doch. Dass man irgendwie wie ein Erwachsener ist. Wenn ich das wollte, dann würde ich ja nur rauchen, wenn welche dabei sind. Nee, naja, man kommt ja ganz schnell in eine tiefe Abhängigkeit drin. Nee, ich bin natürlich. Nicht abhängig. Nee, ich bin nicht abhängig, sagt dir jeder Drogentote. Jetzt sagst du mir, ich fange an. Das ist ein scharfes Suchtgift, und dann Nikotin. Dann unterstellst du mir, dass ich abhängig bin. Naja, logisch. Das geht schneller, als du denkst. Oder warum rauchst du denn sonst? Jetzt sag nicht, weil es schmeckt. Warum rauchst du denn? Ja, weil das... Weil es irgendwie cool ist. Nee. Na, warum dann? Ja, doch. Weil es uncool ist? Naja, hast du schon mal Vanillezigaretten geraucht? Zum Beispiel. Jetzt auf, ich hab schon mal Schokoladenzigaretten das geraucht. Das schmeckt nämlich, das schmeckt. Ja. Das schmeckt überhaupt gar nicht. Das schmeckt wie mit Kokosöl versetzter schwarzer Tee. Das schmeckt scheiße. Das schmeckt gut, Mann. Nein, das schmeckt nicht gut, Mann. Das ist ja für Leute, die mit Schokoriegeln groß geworden sind. Wie heißt das? Hat ja deine Mutter auch mal hier so ein Hanuta-Schnittchen in die Schule mitgegeben? Die fangen dann an, Vanillezigaretten zu rauchen. Mann. Und Eierlikör. Das ist genau die Mischung. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay, ciao. Und scheide tief deprimiert. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Ja, das klingt ja wie eine Frau. Ja, bin ich gut. Also, oder wie wenn was meine Frau werden würde. Haha. Wer bist denn du jetzt? Ich bin Anja. Anja? Hm? Ah ja, das fängt ja gut an. Tag, Anja. Hallo. Hallo. Von wo aus rufst du an, Anja? Aus Frankfurt. Das war nicht schlecht an, Anja, oder? Ja. Ja, und dann noch ein Jahr hinterher. An, Anja, ja. Ja, ich weiß, das ist schlimm, der Name. Nee, ist ja nicht schlimm. Doch. Naja, klar ist ja schlimm, der Name. Naja. Aus Frankfurt am Main? Schön. Nein, oder. Ach so, oder. Ja. Ach, kick an. Hm? Ja. Du, ich wollte jetzt mal was zu dem Engel sagen, der hier gerade angerufen hat. Das wird nichts, oder? Nee. Mit dem, oder? So wie der sich anstellt? Nee, würde ich nicht sagen. Was würdest du nicht sagen? Naja, dass du da was mit dem wehen würdest. Naja, sag doch. Weil ich meine, er muss ihr erstmal das Gefühl geben, dass sie ihm vertrauen kann. Wieso ein Ditte? Naja, ich meine... Na, würdest du einem Mann vertrauen? Ja. Quatsch. Wenn ich ihn gut kenne? Naja, da machst du es schon der erste Fehler. Oh. Ja. Na, dann erzähl mir mal was. Naja, nicht vertrauen, immer schön misstrauisch. Mhm. Und das funktioniert, ja? Und unter Umständen funktioniert's. Aha. Ja. Na, du musst das ja wissen. Naja, logisch. Ja? Ja. Ja. Was heißt denn, du musst es ja wissen? Damit ziehst du doch mein Wissen in Zweifel. Naja, ich meine, du bist älter. Kannst du das irgendwie begründen? Woher wissen du das? Naja, weil ich... Wie alt bist du? Ich bin 13. Naja, dann bin ich doch älter als du. Naja. Ja. Ja. Vertrauen. Naja. Wie findest du das, wenn so Kerle wie Vanillezigaretten rauchen? Scheiße. Stinkt doch total Puma-mäßig, oder? Ich meine, ich finde Typen, die rauchen so oder so kacke. Na, danke. Jetzt müssen wir jetzt hier vielleicht ja nicht weiter telefonieren. Ja. Verfügst du denn über so einen total irren, dich zerreißenden Grundwiderspruch? Nö. Schön. Mhm. Warum ruft er nicht mal eine Frau an, die wirklich einen schweren Widerspruch in sich trägt? Weiß ich doch nicht. Ah, die sind so, weil die sich Zahlen nicht merken können wahrscheinlich, oder? Genau. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Genau, oder? Das gilt jetzt aber für die Männer. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, Anja, wir machen erstmal Schluss, oder? Ja, können wir. Ja? Hm? Tschüss. Tschüss. An alle Arbeiter, Angestellte, Beamte und Rentner. Wenn Sie jetzt diese Telefonnummer wählen, können Sie sich endlich alle Ihre Träume erfüllen. Rufen Sie jetzt an. So, du hast es gemacht. Hallo. Hallo. Du klingst ja voll Yvonne-mäßig. Bitte, ja, nicht wahr. Doch. Wirklich, ey. Wer bist denn du? Wer ich bin? Ja. Chantal. Chantal? Ja. Ja. So, Chantal, jetzt fang nicht an, mich hier verlegen zu machen. Werde ich natürlich nicht, auf gar keinen Fall. So. Sondern wir müssen jetzt hier ernsthaft reden. Genau. Über Frauen, die totale innere Widersprüchlichkeit haben. Ja, das habe ich, denke ich, glaube ich. Hast du? Ja. Schön, du wärst die Erste. Also, mein innerlicher Widerspruch meines Lebens ist eigentlich... Sag mal, wo kommst du her, Chantal? Ich komme aus Berlin. Aus Berlin, aber du bist da nicht geboren direkt. Ich bin nicht in Berlin geboren. Wo? In Finsterwalde. Ehrlich? Ey, ehrlich? Klingt gut. Ich weiß. Die sprechen total coolen Dialekt in Finsterwalde, oder? Naja. Naja. Dies ist im Osten. Genau. Im tiefsten Osten. Und wie alt bist du? 19. Bist du sicher? 82 geboren. Ich bin mir sicher. Stimmt. Also wenn das eine stimmt, dann stimmt das andere auch. Ja, das kann man so sagen, klar. Ja, aber wobei, wenn du 82 geboren bist, dann könntest du auch gut noch 18 sein. Nee, aber dann wirst du 20 jetzt. Nein, nächstes Jahr erst. Ach so. Aber dann warst du vorher 18 doch schon in diesem Jahr. Ja. Genau. Bis zum 27. Juli. Ach, ist ja noch nicht lange her, dass du 19 bist. Nicht wirklich. Und hat sich da jetzt was verändert für dich? Weil ich 19 geworden bin? Ja. So, dieser Sprung von 18 sein bis... Weil ich meine, von 17 zu 18 ist ja schon toll, oder? Auf immer wird man für erwachsen gehalten, unter Umständen. War ich aber mit 14 schon, also bei mir fing es mit 14 an, weil ich mit 14 schwanger geworden bin. Ach so, aber ich meine, eine Kreditkarte kriegst du da noch nicht mit 14. Also Kinder kann man kriegen, aber keine EC-Karte. Aber man kann schon für erwachsen gehalten werden. Also das klappt dann ganz gut. Das stimmt. Und wenn man da dann auch schlagartig reifer wird, denke ich mal. Ja. Ja, oh, mit 14 schwanger ist schon hart, oder? Mhm. Und was hast du dann gemacht? Behalten. Echt? Echt? Dann hast du jetzt ein fünfjähriges Kind? Ein vierjähriges Kind. Ein vierjähriges Kind. Achso, ja, Entschuldigung. Naja, wobei, wenn ihr direkt mit Anfang 14, dann hätte es ja noch klappen können. Na, ich habe eine Woche nach dem 15. Geburtstag empfohlen. Ah ja. Ah ja. Oh, das ist aber schon heavy, oder? Naja, passiert. ich meine, jetzt so mit 15 Mutter sein ist schon bitter, oder? Ja, sicher, aber geht's. Ja, klar, geht. Und ich meine, wenn du, sagen wir mal, in 10 Jahren könnt ihr da schön als Geschwister durch die Straßen wackeln. Genau. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Ein Junge. Jut, wie geil. Oder? Dann sieht er doch gleich aus wie, hat die total coole junge Lover an ihrer Seite. Nicht schlecht. Oder? Meinst du nicht? In 10 Jahren? Ja, ich denke schon. Toll, beneidenswert. Da kicken die Kerle, oder? Und wenn du sagst, es ist mein Sohn, dann denken die immer, du quachst Quatsch. Das ist jetzt schon so, wa? Aber man weiß ja nicht, wie es aussieht. Aber es ist tatsächlich so, weil mich alle... Ja, aber du weißt doch, wie dein Sohn aussieht. Ich weiß nicht, mein Sohn... Und verflucht gut, nehme ich mal an. Ja. Na, sag doch! So, Chantal, was ist denn nun dein Widerspruch? Mein Widerspruch? Eigentlich ist mein Widerspruch, dass ich totale, liebe, fürsorgliche Mutti bin und wie soll ich sagen, ich führe eigentlich zwei Leben. Das andere ist, was ist das zweite Leben? Das eine Leben ist die fürsorgliche Mutti. Und das andere Leben ist... Warte mal, erstmal aber zum ersten Leben mit 15. Ist man, also wie weit ist man denn da schon, also so Mutter? Also da hat man ja selber noch Mutti und Vati. Hat man jetzt auch noch. Ja, gut, aber mit 19 hat man schon etwas anderes Verhältnis zu Mutti und Vati als mit 14, 15, oder? Also ich weiß nicht, eigentlich ja weniger, weil ich war schon immer ein bisschen reifer vom Kopf her und auch vom Äußerlichen. Und von daher war es nicht so gravierender Einschnitt in meinem Leben. Also es war nicht woanders. Ja, aber du hast ja mit 15 dann noch nicht eine eigene Wohnung gehabt mit deinem Kind und kein eigenes Geld und so. das noch nicht, aber es geht ja alles zu reden. Also hast du dann so bei deinen Eltern gewohnt? Bei meiner Mutter, ja. Bei deiner Mutter. Die hat natürlich erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen wahrscheinlich? Also weiß ich nicht, eigentlich nicht wirklich. Also es war irgendwie, sie hat es gespürt, dass ich schwanger bin und ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben. Und sie hat ihr den Schwangerschaftstest auch geholt. Ja. Und meinte so, du machst den jetzt. Und ich irgendwie so, naja, nee, ich lass mal und ich bin ja sowieso nicht und so. Und dann saßen wir dann so in der Küche und den Schwangerschaftstest auf dem Tisch und dann kam dann so langsam der Strich und erstmal am Tisch festgehalten, so kurz vorm Umkippen gewesen. Und erstmal tote Stille und dann meinte meine Mutter so, ey, wir sagen nichts. Und erstmal zum Arzt gehen und dann werden wir ja weitersehen und so. Und wir sind dann kurz danach, warst du schon mal in Finsterwalde? Nee. Oder aber wahrscheinlich doch, aber ich habe jetzt nicht so ein genaues Bild von Finsterwalde. Naja, egal. Auf jeden Fall hatten wir dann so eine Art Restaurant, wo halt viele Stammkunden da waren, wo meine Mutter halt auch gearbeitet hat und wo sie halt viele kennt. Und wir sind dann kurz danach was trinken gegangen dort und sie meinte noch so vor der Tür, kurz bevor wir reingegangen sind, so, nein, aber nichts erzählen, so voll ruhig und wehe, du erzählst was. Und wir waren gerade zur Tür rein und sie ist da irgendwie so reingestürmt und hat voll laut geschrien, ich werd Oma. Und alle guckten natürlich voll schockiert und waren voll fertig. Und da ging natürlich die Massendemo los da drin. Ja? Wie in der Talkshow. Hast du eine coole Mutter, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja auch total dankbar, dass sie halt zu mir gehalten hat und nicht gesagt hat, so, gut, das war's, dann gehen wir woanders hin. Ich halte es nicht aus. Ja. Und war deine Mutter dann auch nochmal, dann hat dein Sohn quasi wahrscheinlich zwei Mütter, oder? Deine Mutter und dich. Nein, eigentlich nicht wirklich. Also die volle Verantwortung war im Endeffekt dann halt doch immer bei mir, weil sie gesagt hat, du wolltest es haben, also mach mal. Also ich musste halt, ich bin trotzdem weiter zur Schule gegangen und habe halt meine Schule halb fertig gemacht so. Und musste halt den Haushalt trotzdem führen und mich halt um den Kleinen kümmern, die Nacht aufstehen, obwohl ich den nächsten Morgen schon wieder um 5:30 aufstehen musste und ich musste das halt trotzdem alles machen, weil sie halt meinte, ich wollte das Kind haben, also muss ich auch die Konsequenzen tragen. Ja. Und das ging dann auch ab und zu, hat sie natürlich auch Ausnahmen gemacht und hat gesagt, ja, gut, okay. Und sag mal, vom Vater, da war dann irgendwie nur noch so eine Staubwolke übrig, oder was? Ist eine super mega lange Geschichte, also eigentlich nicht wirklich, also es war so von beider Seiten. Also er wusste noch nicht, also wir haben schon, bevor ich es wusste, dass ich schwanger bin, getrennt irgendwie, weil Hormone verrückt durchgedreht irgendwie, alles gar nicht mehr so hingehauen. Also es hat mich alles einfach nur noch genervt. Ja. Und ich konnte ihn nicht mehr sehen und egal, was er gemacht hat, es war einfach nur stressig für mich. Und ich wusste halt noch nicht, dass ich schwanger bin und er wusste es halt auch nicht. Und es war halt, ich denke mal, die Hormone. Und dann haben wir uns getrennt und ich bin der Meinung, dass einmal Schluss ist, ist halt vorbei. Und es war für mich halt dann nicht mehr so aktuell. Jetzt so gelegentlich kümmert er sich natürlich noch, aber halt nicht wirklich. Ja. Das war jetzt gewissermaßen die häuslich-mütterliche Seite deiner Person. Genau. Also wenn ich jetzt irgendwann weg bin, ist mein Guthaben alle, ja. Nicht, dass du denkst, ich habe aufgelegt. Ah ja, okay. Na, dann musst du schnell noch die andere Seite beschreiben. Und die andere Seite ist eigentlich mehr oder weniger, dass ich Luder bin. Was heißt Luder? Ein Luder. Ein Luder. Wie äußert sich das? Also es ist eigentlich sehr verschieden. Also, weiß ich nicht, ich bin es halt einfach. Also so gelegentlich so. Männern gegenüber, oder? Na, deinem Kind nicht wahrscheinlich. Nee, also dann doch mehr Männern gegenüber, denke ich, ja. Ja. Also schon sehr heftig. Also das heißt, so Partys nicht abgeneigt? Das sowieso nicht. Ah, das ist dann aber schwer mit dem Kind, oder? Nicht, wenn Mutti da ist. Nicht, wenn Mutti da ist. Wenn Mutti da ist, dann ist volle Pulle Party. Aber wenn Mutti nicht da ist? Wenn Mutti nicht da ist, dann ist halt nette Stunden zu Hause. Auf der einen Seite Mutti, auf der anderen Seite Luder. Wenn das kein Widerspruch ist, oder? Das ist so eine Sache, mit der ich arg zu kämpfen habe. Wollte ich gerade fragen, ist das für dich ein Widerspruch? Also erstmal so äußerlich könnte man sagen, ist ein Widerspruch, aber man könnte auch sagen, naja, kann man ja vielleicht auch gut auf die Reihe kriegen und man muss es ja selber ja nicht als Widerspruch erleben. Also ich denke mal, wenn man von der Gesellschaft ausgeht, dann ist es auf jeden Fall ein arger Widerspruch. Ja, aber wenn du von dir ausgehst? Eigentlich auch, irgendwie schon, aber halt irgendwie, ich weiß nicht, also ich fühle mich gelegentlich auch nicht so gut dabei, aber Aber solange ich Spaß dran habe, ich meine, ich bin noch jung, ich bin 19. Wobei fühlst du dich nicht gut? Müssen wir jetzt in Details gehen, oder? Naja, war das jetzt so eine Detailfrage? War keine Detailfrage. Das war bloß die Frage, weil du sagst, du fühlst dich dann manchmal gelegentlich irgendwie dabei nicht gut. Jetzt wollte ich bloß wissen, wobei du dich da nicht gut fühlst. Das sag ich jetzt nicht. Das sagst du jetzt nicht. Beim Luder sein. Oder beim Mutti sein fühlst du dich nicht wohl. Beim Luder sein. Beim Luder sein fühlst du dich nicht wohl. Ja, warum musst du denn da mal so lachen? Weiß nicht, ich freue mich, weil du dich freust, oder so. Das ist schön, das ist eigentlich die schönste Freude, oder? Wenn man sich freut, wenn sich jemand anders freut. Genau, ich bin halt ein total sozialer Mensch und ich bin da nicht so irgendwie. Aber das können wir immer privat aufdiskutieren. Genau. So, dann lass uns irgendwie Freude daran haben, dass der jeweils andere sich freut. Chantal, ich danke dir sehr für deinen Anruf, ja? Okay. Okay. Viel Spaß noch. Danke, dir auch. Tschüss. Ciao. Fritz in Berlin, dann 102,6. 102,6. Genau, 0 Uhr und 33 Minuten. Fritz, Kurzinfo. So, erstmal Le Wetter. Nachts gering bewölkt und Abkühlung auf 11 bis 8 Grad. Tagsüber teils heiter, teils wolkig. Die Temperaturen steigen auf 20 bis 23 Grad. Und jetzt die Meldung mit Falk Zielke. Der Bundestag debattiert heute in einer Sondersitzung über den geplanten Mazedonien-Einsatz der Bundeswehr. Nach dem Einlenken der Unionsführung ist die Zustimmung durch das Parlament so gut wie sicher. Unmittelbar nach der Bundestagsentscheidung sollen am Nachmittag die ersten Bundeswehreinheiten nach Mazedonien verlegt werden. Aktivisten der Umweltschutzorganisation Greenpeace haben sich am Abend an die Gleisanlagen vor dem hessischen Atomkraftwerk Biblis gekettet. Die Polizei konnte sie erst nach mehreren Stunden aus der Verankerung lösen und die Gleise räumen. Greenpeace wollte mit der Aktion gegen einen für heute geplanten Atommülltransport in die französische Wiederaufbereitungsanlage La Hague demonstrieren. Die israelische Armee ist erneut in das palästinensische Flüchtlingslager Aida im Westjordanland einmarschiert. Zuvor waren von dort aus mehrere Mörsergranaten auf die jüdische Siedlung Gilo am Rande Ostjerusalems abgefeuert worden. Nach Polizeiangaben wurde niemand verletzt. Brandenburg will bis zum Jahr 2005 fast 470 Millionen Mark im Haushalt einsparen. Einem Regierungsbeschluss zufolge soll vor allem durch einen weiteren Personalabbau bei den Landesbehörden und durch das veränderte Kita-Gesetz gespart werden. Aktuelle Verkehrsanweise liegen uns zurzeit nicht vor. Fritz wünscht gute Fahrt. KenFM, das ist die Sendung, die du hören musst. Denn du weißt, ohne die Sendung, da hast du Frust. Jeden Samstag von 6 bis 10, da kannst du auch hingehen. Unter den Linden, da sind wir zu finden bei Peugeot Avenue. Das ist die Show. Ich sag jo, du kommst vorbei. Einfach, du bist so frei. Oder hörst es im Radio. KenFM, die Samstagmorgenshow mit Ken Jebsen. Von 6 bis 10 auf Fritz. Powered von Eierbox.de. Und gesendet von Fritz. Jetzt, okay. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich bin alle hier. Hallo, wer bist denn du? Hallo, hier ist Christine. Hallo, Christine. Sag mal, die Frauen rufen aber immer nur spät nachts an, oder? Ja, du, ich müsste mal das Radio ausmachen, sonst habe ich irgendwie das Gefühl, du brauchst keine Gefühle haben. Leute wieso? In meinem Zimmer sind. Ach so, ehrlich? Ja. Weil ich von vorne spreche und von hinten? Ja, da wird man total verrückt, ja. Da fühlt sich total umzingelt. Und ich bin schon irgendwie nicht so ganz... Absolut irres Stalingrad-Gefühl. Bitte? Das ist absolutes Stalingrad-Gefühl. Man sitzt im Kessel und draußen ist der Russe. Und du lässt mich jetzt nicht weg. doch. Dann mach mal Radio leiser. Oder ja, aus oder was auch immer. Ja. So hört sich jetzt anderen Frauen Radio leiser machen. Warum Sessel umgeschmissen? Schon wieder ist er da. Hallo. Also wenn ich jetzt gleich weg bin, dann liegt das daran, dass mein Telefon kaputt ist. Oh super, hast nur mit Frauen zu tun, die drohen gleich weg zu sein. Wie bitte? Ich habe nur mit Frauen zu tun, die drohen gleich weg zu sein. Ja, vielleicht. Ja, an wem liegt's? An den Frauen. Ja, den Eindruck habe ich auch. So, Christine. Ja, hallo. Hallo, du willst jetzt aber wahrscheinlich auch deinen Grundwiderspruch hier zum Vortrag bringen. Nee, also wenn du erst deinen irgendwie zum Vortrag bringen willst. Ich hab keinen zum Vortrag zu bringen. Ja, also mein Grundwiderspruch ist eigentlich der, den, glaube ich, alle Frauen also haben. Meiner Meinung nach alle Menschen haben. Und? Das ist einfach der zwischen Körper und Geist. Wie? Und der zwischen Gefühl und Verstand. Das ist einfach... Oh, das ist ja sowieso so ein ganz gravierender, der natürlich aber jetzt so allgemein ist, dass er sich dann doch, glaube ich, bei verschiedenen Leuten unterschiedlich ausprägt. Mhm. Also wenn du sagst, alle Menschen... Ich bin der Meinung, also das mag allen nicht so bewusst sein oder vielleicht gibt es auch Leute oder vielleicht... Ja, was nee, wahrscheinlich... Nee. Ich würde dir schon zustimmen, bloß ich würde sagen wir mal, mein Widerspruch zwischen Körper und Geist sieht dann wahrscheinlich doch ein bisschen in seiner konkreten Gestalt anders aus als dein Widerspruch zwischen Körper und Geist. Siehst du? Und genau. Du hast auch einen anderen Körper als ich. Wahrscheinlich. Sicher kann man sich da nicht sein, aber... Sicher kann man sich da nicht sein. Genau, aber deswegen würde ich dich mal fragen, wie du denn diesen Widerspruch erlebst. Also oder wo es so Funken schlägt quasi, wenn Körper und Geist zusammenknallen. Also Körper und Geist ist halt, ja, das also Funken schlägt ganz konkret beim, bei der Existenzerhaltung. Also bei der einfachen wenn ich irgendwie merke, so, ich muss jetzt was tun, damit ich irgendwie was zu essen kriege irgendwoher, weißt du? Das heißt, sprich, Geld verdienen. Ach so, das heißt, dein Kopf kümmert sich überhaupt nicht um Essen? Also... Und irgendwann fängt der Körper aber an zu rebellieren und sagt, ey, Hunger, ja. Ey, du blöde Kuh, mach dir mal Gedanken. Ja, und du, ey, nee, so ich bleibe lieber hier und kick weiter Fernsehen, nee. Plötzliche Depressionen, plötzliche Anfälle von völligem irgendwie so, ich weiß gar nicht. Was, Depressionen? Da, wo andere Leute Hunger haben, hast du Depressionen? Ja, wenn du so in so einem Widerspruch bist und du merkst nicht, dass du Hunger hast und du wirst auf einmal ganz traurig. Das ist doch furchtbar. Ach so. Kennst du das nicht? Ich kenne das auch, dass ich das Essen vernachlässige, weil mir da nicht einfällt. Ja, genau. Oder dass du müde bist. Und du, also bei mir ist es auch manchmal so, wenn ich bin müde und dann... Ich gehe dann meistens einfach schlafen. Ja, genau. Und ich denke dann irgendwie so, ich bin jetzt traurig, dabei bin ich einfach müde. Ach so. Ja, bei mir verschwimmt das doch so. Wenn ich traurig bin, gehe ich auch einfach schlafen oft. Ja. Ehrlich? Ja, das ist ja auch gesund, denke ja. ich mal. Ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, zu viel Schlafen macht dann auch wieder traurig. Andererseits, ja. Ja, das macht auch traurig, weil man dann irgendwie denkt, oh Gott, jetzt habe ich geschlafen, dabei ist draußen schönes Wetter oder irgendwie, keine Ahnung was. Ja, das ist ärgerlich. Auf jeden Fall fängst du dann an, irgendwie dir die Fragen zu stellen, irgendwie, was hätte ich jetzt alles machen können oder was haben die anderen schon alles gemacht und ich nicht und jetzt habe ich Rückenschmerzen und Scheiße. Ah ja, das kenne ich. Also ich meine es halt mehr so, dass ich würde halt lieber das machen und das machen und das machen und ich habe die Idee und die Idee, aber die Ideen, die kauft mir keiner ab, weißt du? Dafür lädt mich selten jemand zum Essen ein. Es mag auch schon mal vorgekommen sein, aber das hält mich nicht am Leben. Und ich muss dann halt irgendwo hingehen und irgendwas machen, wo ich sage, gut, das sind vielleicht 20%, obwohl das eigentlich auch schon klasse ist. Und was machst du, wenn du irgendwo hingehst und was machst? Also im Moment setze ich setze ich Texte in Layouts rein. Ja, gibt wahrscheinlich Schlimmeres, oder? Es gibt Schlimmeres, muss ich schon zugeben. Also es gibt, ich habe auch schon wirklich Schlimmeres gemacht. Ich habe schon irgendwie bei Fanny's Feinkost die Salate abgefüllt. Und das ist irgendwie. Aber da hat man abends dann auch keinen Hunger mehr, oder? Da hast du wirklich dann auch, also das ist wirklich extrem. Warst du das also an verschiedenen Salatfließbändern oder war das immer derselbe Salat? Das waren verschiedene. Ja? Also meistens war es halt Kartoffelsalat. Oh, aber Krautsalat finde ich ja ganz gut eigentlich. Ja, finde ich auch. Krautsalat ist okay. Oder? Aber an die Krautsalatmaschine haben sie dich nicht reingelassen, nee. Die Schweine. Ehrlich nicht? Mm-mm. Oh, die Verbrecher, oder? Ja, aber deswegen kann ich es jetzt noch essen. Ah ja, hast wenn du Glück. Wenn du halt siehst, wie das in großen Bottichen da alles ankommt und naja, komm, das ist jetzt irgendwie nicht so. Ja, aber ich meine, so tote Mäuse und so sind ja dann doch nicht drin, oder? Na, wer weiß. Naja, wer weiß, aber selber Augenzeugin. Oder das Gewiss von irgendwem. Augenzeugin dessen bist du nicht geworden, oder? Nee. Hast du Glück gehabt. Ja, ich hab echt mal im Brot eine Kippe entdeckt. Das war natürlich auch bitter. Im Brot eine Kippe, das ja. Ist schon hart. Naja, da hat da irgendwie so ein Kombinatsbäcker, hat da einfach seine Kippe in den Teig geschmissen. Ein Kombinatsbäcker? Ja, naja, das war noch im Osten. Naja, ich nehme mal, naja, das war so mit ein Jahr. Filter. Ja, eine Filterzieher, Filterkippenzieher, Zigarettenkippe. Aber irgendwie fand ich die doch cool. Naja, so ist es. Also halt ich meine, Leben, ich fand es jetzt als Konsument und Brotesser fand ich es natürlich eklig. Und dann dachte ich, habe ich mich aber auch ein bisschen in den Kombinatsbäckerin versetzt und dachte, das ist auch schon lässig, so zack, die Kippe in den Teppich, in den Teigbottich zu schnipsen, ist schon ganz gut. Hast du dem seine geballte negative Energie eingefangen vielleicht? Vielleicht war das ja nicht, vielleicht war das auch einfach so Lebensübermut, so eine Art ja, Heiterkeit. Stimmt. Da wird sich aber jemand erschrecken. Also so habe ich AbwXR interpretiert und fand es dann eigentlich ganz schön. Und dachte, wenn sie mich mal an so einen Bottich ranlassen, dann will ich auch mal eine Kippe reinschnipsen. Ja, auch, ja, genau. So kann man es auch sehen. Ja. Ja. Ach so, das treibt dich also um, gewissermaßen. Mhm. Unbewusster Hunger. Ja, genau. Das ist super ausgedrückt. Und, aber gibt's nicht so, sagen wir mal, auch jetzt in den Gefühlen oder im Kopf? So grobe Widersprüche. In den Gefühlen gibt's auch super, also innerhalb der Gefühle selber oder meinst du zwischen Gefühl und Verstand? Überhaupt in deinem Gefühlsleben, wo man sagt, also wenn man dem Gefühl jetzt nachginge, ja, dann fühlt man sich gleichzeitig schlecht, weil man das Gefühl irgendwie vernachlässigt oder dem so grundsätzlich widerspricht. Sucht und Gesundheit. Ah ja. Also so... Ja, oder Selbstzerstörungstendenzen und halt irgendwie auch das Gefühl, dass man trotzdem ganz ist. Ja, aber das sind bei dir so dann so richtig Konflikte. Also Sucht und Gesundheit kenne ich ja auch. Mhm. Aber dadurch, dass ich mir keine Gedanken drüber mache, denke ich, ist immer so gewissermaßen cooler Kompromiss. Ja. Rauchen, aber kalt duschen. Genau, soweit. Damit hält sich das in der Waage. Ja, wenn du das irgendwie kannst, also ich kann das nur manchmal. Ich denke, versuch mir dann irgendwie zu sagen, mach doch, was du Bock hast. Ja. Weißt du? Also das ist echt meine innere Stimme fragen und die muss dann irgendwie dann auch was sagen. Ach aber so. Manchmal sagt die nicht. Und ansonsten bist du so exzessiv veranlagt? Nee. Ich bin halt so, also ich bin ja vielleicht ein bisschen kopflastig so im Moment. Ja. Also dass ich halt versuche alles unter Kontrolle zu halten. Das ist Quatsch. Ja, das ist... Das geht sowieso nicht, oder? Nee, das geht auch nicht. Das macht auch überhaupt keinen Sinn. Also da ist man total überfordert, weil die Situationen sind immer so komplex, dass man die ja nicht durchrechnen kann. Ja, genau. Und von daher muss man sich dann schon auf sein Gefühl verlassen. Ja. Und dann läuft man eben manchmal in eine Wand. Ja. Naja, heute gehört auch dazu. Manchmal ist die Tür auf, manchmal ist sie zu. Ja, genau. Hm. Ja. Ja, aber da ist irgendwie schwer hinzukommen. Wie alt bist du? Ich bin 36. Ja, naja. Ja, und da müsste man mal anfangen. War schon immer so wahrscheinlich, oder? Naja, ich bin halt auch Berufsjugendliche, sonst würde ich ja deinen Sender nicht hören. Ich meine, deine Sendung. Ja, die ist doch für Erwachsene eigentlich. Das ist ein Missverständnis. Ja. Ja. Ja, dann ist ja gut. Ja, also insofern, naja, da trau dein Gefühl. Ja. Siehst du, das war jetzt wieder so eine Kopfargumentation eben. Was? Mit der Sendung. Wie? Ah, ist egal. Das ist gar keine Argumentation. Ja, nee, müssen wir, oder Einschätzung. Aber müssen wir jetzt ja nicht machen. Ja. Gibt es, aber Also du leidest hier besonders unter dir. Aber gibt's auch so Erfahrungen, dass man, dass die sich doch irgendwie ganz lässig lösen lassen manchmal? Ja, aber also ich habe eher im Moment so das Gefühl, da ist sowas im Gange, das ist nicht so einfach zu lösen. Also das ist, wahrscheinlich ist es ganz einfach, oft sind die Lösungen, sind ja ganz einfach. Ja. Nur es kommt halt nicht drauf. Also das halt drauf zu kommen, ist halt schwer. Das einzusehen, dass es einfach ist, das ist schwer, glaube ich, also bei mir. Und dass die Lösung auch immer gleich daneben liegen und ich sonst versuche, also dieses ist ja auch schon irgendwie wieder philosophisch von x Leuten beschrieben, dass man irgendwie ja eben irgendwie die Lösung neben sich hat, während man sonst versucht. So, und das zu sehen, finde ich halt. Aber auf die Frage, ob das jetzt schon immer so war, da hast du jetzt doch ein bisschen gezögert. Wahrscheinlich war es nicht immer so. Also ich bin, denke ich mal, also ich glaube, als Kind oder so war das nicht so. Naja, gut, als Kind nicht. Aber spätestens in der Pubertät fängt es ja an. Aber es war auch schon früher, es war schon immer so. Ja, seitdem ging es dann doch irgendwie so durch. Ich habe jetzt nicht so eine gewissermaßen Zeit der Unbeschwertheit. Naja, nur Momente. Also ich erinnere mich an Momente, wo ich sagen würde, das war... Aha. Doch, das, klar, gab es schon. Aber nicht so viele. Ist schon eher immer alles so. Ja. Ja, schwieriger Fall. Schwieriger? Ach, na ja, nicht so schwierig. Nee, aber es ist immer halt, es hat sich meiner Meinung nach immer viel bewegt, so. Und das ist ja gut. Also das ist ja eigentlich, also deswegen. Bei dir hat sich viel bewegt, meinst du? Ja. Aus diesen Widersprüchen heraus. Ja, hat einiges gesehen. Ja, aber bisher klang es so, wie wenn du doch irgendwie, wenn es dich eher in der Bewegung hemmen würde. Ja, da irgendwie auch drunter, aber irgendwie macht es ja auch Spaß. Das stimmt natürlich. Weil ich meine, du stürzt dich halt, du kannst dich wirklich da auch manchmal mitten reinstürzen. Und jetzt mittlerweile denke ich halt, okay, ich muss jetzt mal irgendwie, ich bin jetzt schon eben so alt, so furchtbar alt und muss halt jetzt mal irgendwie die Kurve kriegen und... Oh, da setzt du dich jetzt aber selber auch wieder unter so einen Leistungsstress, der vielleicht auch blöde ist. Ja, warum bist du furchtbar alt? Hä? Warum bist du furchtbar alt, weil du 36 bist? Mann, 36 sein kann ich, mache ich damit links. Das war jetzt aber auch nicht so ganz ernst gemeint. Naja, klang schon, war ironisch verkleidet, klang aber dann doch irgendwie ernster, als es klingen sollte wahrscheinlich. Ja, ich meine, stell dir vor, du machst die ganze Zeit irgendwas und dann plötzlich bist du 36. Kann ich mir gut vorstellen. Stell dir vor. Ja, und was soll ich dir sagen? Ist cool, oder? Ja. Ist eben so. Ja. Ey, willst du nochmal 21 sein? Willst du nochmal 18 sein? Oh. Nee, auf keinen Fall. Also nicht in meinem Leben. Also wenn... Ja, also wenn ich nochmal 18 sein wollte, dann nur in meinem Leben. Nee, wenn, dann würde ich die Erfahrung, die ich jetzt schon habe, gerne schon haben. Ach so, nur dass die Haut ein bisschen straffer ist. Genau. Ah ja, ja, das lässt sich wahrscheinlich nie so einfach machen. Obwohl, das ist eigentlich... Stimmt. Also ich sehe aus wie 26 natürlich. Da setzt der Chirurg das Messerchen an, oder? Mit dem Nadel- und Bindfaden. Mm. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Oh ja, lass uns mit den Tränensäcken wedeln und dann ist das auch okay, oder? Mit den Tränensäcken hast du doch vorhin schon gewedelt. Genau, da sag ich doch. Da war André Langenfeld noch da. Stimmt. Da habe ich mich ja gewundert. Wieso hast du dich gewundert? Ja, ich weiß nicht. Also da habe ich irgendwie gedacht, was ist denn das jetzt? Der ist ja öfter mal noch da. Ja? Ja. Naja, wenn der vorher Sendung macht, dann kann man sich schwer aus dem Weg gehen. Nee, der muss mir ja hin und wieder Rede und Antwort stehen, was er nur widerwillig tut. Weil er mich, glaube ich, auch für einen Hip-Hop-Passer hält. Nee, hält er mich nicht. Vielleicht versteht er dich nicht. Doch. Wir verstehen uns, glaube ich, ganz gut. Jetzt bist du immer ein bisschen auf der Hut. Weil er weiß, dass ich so schnell rede. Na, was denn? Ja, da musst du doch ruckzuck aufpassen. Ehe ein Komma überhört, schon den ganzen Satz falsch verstanden. Ja. Oder? Naja, kommt drauf an. Also, keine Ahnung. Also ich meine, man kann manchmal einfach nichts drauf so schnell erwidern halt, ne? Was dann auch passend und radiotauglich sich irgendwie anhört. So, wenn es halt dann auch noch ein Moderator ist, von dem erwartet man ja noch ein bisschen mehr, der muss dann irgendwie. Oh, ja. Ja, ja, das ist fies. Ich glaube, ich muss langsamer sprechen mit dem langen Feld. Ja, du schlägst halt Haken, ganz schneller. Ja, das ist auch fies, weiß ich auch. Naja, nicht festgenagelt werden. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Ja. Ey, und lass es einfach laufen. Ja, mach ich. Mach ich auch so. Ja. Schön. Schöne Nacht noch. Ja, dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss. Die akustische Variante. Entschuldige mich. Tschüss, wir hören uns am nächsten Dienstag um 22 Uhr hier wieder. Bleibt schön am Radio. Und jetzt kommt nämlich der Kollege Traktor Wilson und macht wieder so einen Inselaffen-Nightflight. Tschüss, schöne Nacht, schöne Woche. Und wie immer kommt jetzt. Ich sag's vielleicht mal an, oder? Ich sag's ja nie an. Franz Schubert, Winterreise Nummer 1. Gute Nacht heißt der Song. Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus. Der Boy war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter. Gemeinschaftsprogramm von ORB und SFB. Produziert in Babelsberg.